Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Langsam komme ich über meine Sommergrippe hinweg. Also es zieht sich doch ein bisschen, ja. Also ich war heute das erste Mal wieder beim Sport nach anderthalb Wochen und es läuft noch nicht rund. Ja, ich dachte, ja, man muss nur ein bisschen wieder ran an die Eisen, dann geht das. Aber nee, ich kam nicht so richtig in die Gänge. Und dann heißt es lieber ein bisschen aufhören. Frühererseits weniger ist mehr, wenn man nicht fit ist. Aber es wird langsam. Ich hoffe, euch geht es viel besser und solche Sommergrippen, kleine Krankheiten, das ist, da sagt ihr, das kenne ich gar nicht, solche Worte. Ja, ich bin immer jeden Tag am Strand oder in den Bergen oder am Schwimmbad und knall mir die Biere rein oder was man so alles macht im Sommer. Ich hoffe, so geht es euch auch. Damit wir heute mit frischer, guter Energie eine weitere Wochenrückblickfolge hinter uns bringen können. Im ja noch vorhandenen Sommerfeeling. Im Norden wird es doch langsam wieder etwas normal. Wir sind heute auch unter 20 Grad wieder. Aber es ist ja an anderen Orten durchaus noch besser. Der Julian ist heute nicht dabei. Wir haben quasi unsere alte Besetzung wieder zusammengeführt, aber Julian, ihr habt es ja letztes Mal gesagt, wenn er Zeit und Lust hat, er ist jederzeit herzlich eingeladen, dass wir hier auch mal zu dritt schnacken, denn die Älteren unter euch wissen das oder die länger dabei Seienden wissen das. Das war ja früher mal die Julian und JME-Show, dann kam ich dazu und dann sind die beiden irgendwann raus und nur habe ich sie mit Chris weitergemacht. Das heißt, Zack und JME haben natürlich jederzeit hier wieder Zugriffsrechte, wenn sie mal Bock haben, dabei zu sein. Zu dritt oder zu viert, das kriegen wir alles hin. Aber heute ist es so, wie ihr es in den letzten Monaten, man muss sogar sagen, in den letzten Jahren kennt, seit November 2019, seit der Survivor Series, dass es Chris und ich wieder machen. Und deswegen heiße ich ihn ohne weiteres Vorgenöle, war ja schon eh wieder kaum zu ertragen. Herzlich willkommen wieder an meiner Seite aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Es tut gut, wieder hier zu sein. Aber ich habe das richtig verstanden. Du bist genau dann krank geworden, als ich nicht mehr an deiner Seite war vor zwei Wochen. Und jetzt geht's dir wieder besser, wo ich bei dir bin. Oder ist das eine falsche Annahme? Nee, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Aber wo du es gerade sagst, wir sind ja auch cineastenmäßig gut unterwegs. Ich habe gestern Together geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein Psycho-Horror-Comedian-Geschichte, wo es auch um ein Liebespaar geht, das von irgendeinem so dusseligen Wasserkram trinkt und dadurch körperlich sich dergestalt angezogen fühlt, dass sie irgendwann, so endet der Film auch, also Spoiler, bloß nicht jetzt schnell wegmachen, bevor, wenn ihr noch gucken wollt, dass sie irgendwann quasi wirklich körperlich zusammenwachsen und eine Person werden. Ich weiß nicht, Chris, ob das bei uns mittlerweile schon solche ähnlichen Vibes hat. Wenn du nicht da bist, werde ich krank. Aber sogar der Zack konnte mich nicht gesund machen. Aber kaum bist du wieder da, durchfließen mich positive gesundheitliche Stärkungswellen. Muss wohl was dran sein. Ja, ich denke auch. Beweisführung abgeschlossen. Ist das dieser Film mit dem James Franco und Alison Brie? Die auch privat Couple sind. Ja, in der Tat. Ah, okay. Ja. Weil den fand ich nicht so schlecht im Trailer. Vielleicht schaue ich ihn mir jetzt an, weil dieser Vergleich zwischen uns und den beiden, da ist ja was dran. Ja, sie kämpfen auch nicht zusammenzuwachsen, aber am Ende müssen sie nachgeben. Also, nee, der ist, also den kann man gucken, muss man sagen. Okay. Kann man, wenn ich jetzt sagen würde, den im Vergleich zu Fantastic Four, gewinnt der aber dann tatsächlich doch relativ deutlich. Und ja doch, also in der Tat ist ein Blick wert. Irgendwas wollte ich noch gucken. Ach ja, Dave Bautista hat ja auch was Neues draußen. Das wollte ich mir auch nochmal angucken. Also insofern passiert an der Cinema-Front einiges. An der WWE und Chris-Front passiert ja auch einiges. Chris ist wieder da. Und bei WWE ist ja immer irgendwas los, muss man sagen. Chris hat's nicht gesehen, ich hab's gesehen. Deswegen auch nur ein, zwei kurze Takte dazu. Triple Mania. Ich weiß nicht, wer es von euch letztes Wochenende geschaut hat. Ich rate, ist immer doof, das klingt so oberlehrerhaft. Ich rate euch, das zu tun. Aber ich würde eine vorsichtige bis große Empfehlung aussprechen, sich die Show vielleicht als WWE-interessierte Person mal anzugucken und als, ich sag mal, objektiver Wrestling-Betrachter lohnt es sich auch, diese Show anzugucken. Warum? Aus zwei Gründen. Grund eins ist der naheliegende. Ich finde die wirklich über weite Strecken kurzweilig. Das ist wrestlerisch wirklich gut, spektakulär. Die Crowd ist mit drin. Das ist, wie soll ich sagen, Lucha Libre Wrestling, wenn WWE es durchgespült hat, in Anführungszeichen. Aber wirklich unglaublich kurzweilig, über weite Strecken. Natürlich so ein bisschen Humor kann man dann so sich fragen, ob das passt oder nicht. Und wenn man Omos gegen bestimmte andere Worker stellt, kann man auch drüber philosophieren. Aber das ist über weite Strecken sehr kurzweilig. Das Zweite, was man, finde ich, hervorheben kann, ist, dass man wirklich sieht, was WWE aus AAA gemacht hat. Das ist eine lupenreine Pharma League mittlerweile geworden, habe ich den Eindruck. In fast jedem Match war WWE-Beteiligung dabei, so aus dem Mid- bis Undercard-Bereich. Styles war auch dabei im Main Event, dass man so ein bisschen die WWE-Storylines dann auch fortführt über diese Show. Und also das fand ich wirklich bemerkenswert, was WWE hier aus AAA gemacht hat, wie man es entsprechend inszeniert, wie man das Ganze vermarktet. Chris, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Du hast die Show jetzt nicht gesehen, aber das muss man auch gar nicht, um über den zweiten Punkt so ein bisschen zu philosophieren. WWE und die Wrestling-Weltherrschaft. Klar, also Zusammenarbeiten gibt es immer mal. Also gerade wenn man außerhalb von WWE guckt, AEW macht es ja sehr intensiv mit CMLL oder auch mit Ring of Honor und seit einigen Jahren ja auch mit New Japan Pro Wrestling, wo ja auch sehr viel in Sachen Zusammenarbeit auch oder ineinander übergehen, Stichwort Together, man wächst zusammen, soweit ist es dann noch überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn Takeshita das G1 gewinnt, dann kann man sich da auch so seine Gedanken machen. Aber bei WWE und AAA ist ja ein ganz anderer Schnack. WWE hat den Laden ja mehr oder weniger charmant deutlich übernommen. Und Stichwort die Wrestling-Herrschaft, ich habe schon gesagt, da ist WWE jetzt ein Schritt weiter, in Anführungszeichen, denn man erkennt das. Das ist wirklich so wie die mexikanische WrestleMania, 1, 2, 3 Flammen niedriger gekocht. Aber ansonsten, die Inszenierung ist schon sehr WWE-lastig. Auch wenn, was die Show-Effekte angeht, noch sehr viel zu lernen ist von den Workerinnen und Workern. Das hat man schon sehr gesehen. Teilweise standen sie noch nicht so richtig, muss mit der Kamera noch so ein bisschen sich arrangieren und so weiter. Aber wenn du Corey Graves und JBL als Kommentatorenteam da abstellst, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Also Chris, Amerika ist ja, muss man ja sagen, AEW derzeit ein charmanter Konkurrent, gegen den man anarbeitet, wo man auch Shows mittlerweile ganz bewusst dahin legt, wo AEW veranstaltet. Aber AEW ist derzeit absolut keine Konkurrenz für WWE. Die schweben in ganz anderen Ligen und haben ganz andere Pläne, auch businessmäßig. Aber Richtung Mexiko scheint man da jetzt ja doch ziemlich krass zu expandieren, um den WWE-Style auch da zu etablieren. Richtung Japan versucht man es ja immer wieder mal. In Europa hat man ja auch schon stellenweise Fuß gefasst mit NXT UK, was ja nicht mehr in der Form da ist. Aber ich glaube, Chris, diese WWE-Allmachtsfantasie kann man gerade bei AAA ganz gut nachvollziehen. So als Außenstehender wirkt es zumindest so. Ja, definitiv. Ich finde dieses Thema eigentlich sehr spannend. Und nachdem du die Show so schön beschrieben hast, habe ich da schon Lust, auch reinzuschauen. Es wirkt einfach so ein bisschen raus aus dem Alltag von WWE, zu dem wir später kommen. Und ich frage mich jetzt, ich habe mir selbst die Frage gestellt, in dem Lichte, was du angedeutet hast, ob diese WWE-Herrschaft lang, kurz oder lang, so positiv oder negativ ist. Also vielleicht für den, weiß nicht, der Wrestling-Romantiker eher nicht. Keine Ahnung, im Fußball kann man es auch vergleichen mit so den kleineren Vereinen, die, keine Ahnung, mal so einen Cup gewinnen oder vielleicht jetzt die neu gegründete Conference League. Kommt auch bei vielen der Fußballromantiker, wo man sagt, ja, schau, die haben sich da schnell selbst durchgeboxt, bevor sie dann wie ein Huhn gerupft werden von den großen Teams. Und ich frage mich, ob WWE so das Gleiche ist, dass der Wrestling-Romantiker sich halt jetzt hinten anstellen muss und dann müssen wir uns einfach damit abfinden, dass so andere Ligen, kleinere Ligen, einfach das WWE Geld annehmen, beziehungsweise auch das WWE Rampenlicht. Ich denke mal, all diese Superstars werden jetzt nicht so abgeneigt sein, unter dem WWE Schirm zu stehen. Und manche können sich ja dadurch auch overbringen. Also gibt ja sicherlich ein gutes Beispiel mit Mr. Iguana, der hat es ja auch in die Main-Shows geschafft. Ich denke, ist auch nicht das einzige Beispiel. Und ich denke auch ein ganz cooler Ansatz, den du mir, glaube ich, privat geschrieben hast. Das hast du auch in den ersten Sätzen gemacht, quasi Pharma League. Dass man ein bisschen so die Undercard von Main Roster dort hinüberschickt, gepaart mit ein paar Midcardern und AJ Styles, ob er ein Main Eventer ist, jetzt würde ich ja nicht behaupten, aber ehemaliger Großstar, man kennt ihn, war ja auch in den Indies dann sehr, sehr erfolgreich. Wenn man bei denen jetzt nicht so viel Zeit findet, beziehungsweise sie nicht so over sind im Main Roster, kannst du sie ziemlich sicher mal in solche Shows schicken und gepaart mit dem Unterhaltungswert, glaube ich, und dem Schrillen, das wohl AAA mitnimmt, ist das, finde ich, eigentlich ganz cool. Also ich finde irgendwo im Moment da eher positivere Seiten. Das, was mir auch auffällt, WWE lässt sich bei diesen Partnerschaften, nenne ich sie mal, auch nicht lumpen. Also man sieht bei TNA auch, Joe Henry bei WrestleMania gegen Orton, das Squash-Match, wir haben es eigentlich als eher positiv bezeichnet, bleibt für mich auch immer noch so der Fall. Aber eine Zeit lang haben halt auch die Main-Titel alle WWE-Superstars getragen. Und hier auch merkt man halt, dass man sich schon darauf fokussiert, bis auf ein paar Ausnahmen, dass die WWE-Stars das Ding gewinnen. Also man lässt sich da nicht lumpen, man möchte da auch seine Vorteile rausschlagen und natürlich die Territorien auf sich nehmen. Mit Japan, das ist so ein Thema. Also ich fand das ja schon interessant, dass AEW relativ schnell mal so die Partnerschaft hatte. Ich bin mir tatsächlich jetzt nicht so sicher, also es tut mir auch leid, wie es da aussieht zwischen AEW und New Japan zum Beispiel. Und wie WWE vielleicht zukünftig an die Sache herangeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns auf jeden Fall auch in eine WWE New Japan Pro Wrestling Partnerschaft so zubewegen. Würde mich überhaupt nicht überraschen. Einfach weil ich möchte es nicht Geschwür nennen, aber dieser Ball WWE, der immer weiter aufgepustet wird, da ist offenbar echt noch viel Platz für viel, viel mehr. Und wenn man sich ansieht mit den neuen ESPN-Geschichteln, also sie tun sich echt nicht schwer, immer einen Dings draufzulegen. Immer wieder glauben wir, okay, ist mit Netflix jetzt so die Spitze des Eisbergs erreicht und wenn der Deal ausläuft, geht es vielleicht ein Stück runter und offenbar kämpft man darum, die PLEs für sich zu gewinnen. Also ist das wirklich faszinierend und unglaublich und WWEs Territorium, Jagd geht weiter. Und ich persönlich, wie gesagt, frage mich wirklich, ob wir das negativ betrachten müssten oder positiv. Keine Ahnung. Ich denke mal, man muss es unterscheiden zwischen Romantik und Business. Und ich denke, Business schlägt Romantik leider in den meisten Fällen. Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren oder philosophieren. Ich betrachte es auch tatsächlich nur vom Business-Faktor tatsächlich aus. Wrestlerisch war das, wie gesagt, das war eine saubere Show. Und das hast du auch sehr schön gesagt, das wirst du dann ja auch sehen, wenn du einen Blick drauf werfen solltest, dass die Show war für mich so viel frischer als das WWE-Produkt, weil da eben noch ein bisschen vom Lucha Libre-Style übrig geblieben ist. Also es ist so eine Symbiose zwischen WWE und Lucha Libre. Und da wird WWE natürlich auch sehr, sehr viel Wert drauf legen und aufpassen, dass man da den Bogen nicht überspannt. Weil, ich meine, wir sind ja immerhin in Mexiko. Und da muss man schon aufpassen, dass man deren Heiligtum nicht mit zu viel WWE, was auch immer, verkandidelt, verwässert oder was auch immer macht. Und dann kann das vom Wrestlerischen schon stark sein. War ja auch Triple Mania. Ich fand es, wie gesagt, wirklich gut. Das Problem ist eben nur, dass da eben ein Unternehmen ist, über das man denken kann, was man will. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Pardon, es gibt ja wirklich nur genug, was man darüber lesen kann und nicht lesen kann. Und da wird jeder seine Meinung haben. Und am Ende ist es eben so, dass man sich durchaus fragen kann, ob eine Monopolstellung gesund oder nicht gesund ist. Und da gibt es in Deutschland genügend Behörden, die da entsprechend in die Richtung gucken, wo man dann sich so seine Meinung bilden kann, ob Monopole eine gute Sache sind oder wie die Mehrheit Monopole so einstuft und was generell monopolmäßig erfolgreiche Unternehmen so machen. Da gibt's ja gerade im Social-Media-Bereich so einige Unternehmen, die dann entsprechend, wenn sie groß sind, nicht sagen, so, jetzt sind wir mal groß genug, sondern vielleicht noch größer werden wollen und dann eine gewisse Macht damit einhergeht. WWE ist nicht unbekannt dafür, dass sie nicht auch nach noch mehr Macht streben. Am Ende geht es denen natürlich um ganz, ganz, ganz viel Geld. Aber wo es nur um Macht geht, wo es nur um Geld geht, geht es irgendwann dann darum, dass man auch wirklich Vision meint, verwirklichen zu wollen und die Leute mit einem Produkt zu genießen, so Vince McMahon-mäßig, dass die dann auch gut zu finden haben, weil man es selber gut findet. Dann will man den Leuten seine Vision dann näher bringen. Ich will nicht sagen aufzwängen, das kommt dann immer so drauf an, wie Leute auf die Vision reagieren. Und da ist Vielfalt dann vielleicht gar nicht so blöd. Und das ist so ein bisschen meine Sorge bei der ganzen Geschichte. Was das Produkt angeht, das war wie gesagt eine runde Sache. Und jeder, der AAA, Triple Mania sich anguckt, bin ich mal gespannt. Also du hast auch gesagt, da sind jetzt bei WWE Leute, die nicht die erste Geige spielen. Nettie zum Beispiel hatte mit den Damen, finde ich, ein richtig, richtig gutes Match. Und das wäre bei WWE, glaube ich, nicht annähernd so rübergekommen, wie es hier rübergekommen ist, weil wenn du Nettie da irgendwie in den Midcard packst gegen andere Leute aus der Midpark, aus der Midcard, das interessiert keinen. Interessiert niemanden, weil da auch zu sehr der WWE-Style drin ist. Ich finde das übrigens ganz spannend, wenn ich eingrätschen darf. Ja, gerne. Und du hast ja Nettie angesprochen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Bloodsport ist, wo sie aufgetreten ist. Aber sie hat ja außerhalb von WWE so ein anderes Gimmick. Sie hat irgendwie so ein Fighter-Gimmick. Also stiffe Workerin, Shayna Baszler mäßig. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das konnte sie so gut rüberbringen und hat eine ganz andere Seite von ihr gezeigt, die so unglaublich frisch ist. Aber im Main Roster ist halt sofort wieder, okay, Nettie, vergiss nicht, von wo du kommst. Wir brauchen den Pop der Fans wegen den ersten Takten deiner Musik, weil alle irgendwie an Bret Hart denken. Und irgendwie verstehe ich das. Die Pops gibt es ja schon lange nicht mehr, wenn ihr Theme läuft. Ja, okay, also. Auch wieder wahr. Aber trotzdem, noch mehr unterstreicht es irgendwie so meine Frage, warum man so unfassbar giert danach, dass man im Main Roster immer gleich bleibt und ja nur in den seltensten Fällen etwas verändert. Ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, so sehr wir das WWE-Publikum im Moment vielleicht nicht greifen können, ich glaube schon, dass wenn diese Nettie auftaucht in diesem Fighter-Gimmick, dass das echt mal interessant wäre, sie zu sehen, weil wenn sie jetzt auftaucht, hast du schon gesagt, entweder du spulst vor, drehst ab oder no pop, ja, und das ist irgendwie so schade, weil sie ist ja grundsätzlich keine schlechte Workerin und ich finde das unglaublich spannend und in diesem Aspekt auch eine Chance und gleichzeitig auch wahrscheinlich die Antwort darauf, warum vielleicht AAA so unterhaltsam ist, einfach weil man sich vielleicht dort ein bisschen mehr zeigen kann, mehr aus der Haut kommen kann, weil der Triple H vielleicht nur mit einem Auge hinschaut und nicht wie im Main Roster auf zwei. Oder weil vielleicht TKO nicht so auf diese Shows schaut wie bei Raw und SmackDown. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber in diesem Fall finde ich Nettie eigentlich ein sehr interessantes und spannendes Beispiel. Also Nettie, ich glaube, mit dem Gimmick, das sie da jetzt auch bei AAA an den Tag gelegt hat, ich glaube, damit wäre sie bei WWE trotzdem verloren. Also ich glaube, es wird da gar keinen interessieren. Nettie ist eingeordnet, eingenordet. Ja, okay. Das ist meine Theorie, ich weiß es auch nicht, ne? Aber ich glaube, wenn ich Nettie mit diesem Gimmick sehe und sage, neues Gimmick, was soll denn da jetzt draus werden? Soll sie in die oberen Card-Region? Da will ich sie eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr haben. So, dann weiß ich, man versucht, dann gewinnt sie ein paar Matches, interessiert keinen. Und dann ist es durch, das Ganze. Hier bei allen Sachen außerhalb von WWE, das hast du auch, glaube ich, eben angesprochen, da ist das ein ganz anderer Schnack, weil sie ist da eine etablierte WWE-Superstar-Workerin, und sie arbeitet mit anderen Workern, die auf diesem Level nicht sind, die unglaublich heiß sind, die unglaublich gut sind. Und dann hauen die da mal 3 Sterne, irgendwo zwischen 3 und 4 Sternen raus. Und so würde ich dieses Triple Threat Match bei Triple Mania auch einordnen, weil das alles unglaublich frisch rüberkommt. Das heißt, ein und dasselbe Gimmick kann in verschiedenen Örtlichkeiten ganz anders rüberkommen. Ich glaube, Nettie ist im Main Roster so oder so nicht zu retten. Oh, Entschuldigung, Chris. Ich musste kurz husten. Nee, kein Thema, kein Thema. Ja, aber schauen wir mal, wie es dann mit AAA weitergeht. Also, und das ist auch so ein bisschen blöd, wenn du natürlich die WWE-Resterampe dahin packst und mit den Superstars von AAA dann Matches machen lässt, dann machst du diese B-Stars von WWE natürlich ein bisschen bunter. Aber ob das für AAA so eine tolle Sache ist, weiß ich jetzt auch nicht, wenn sie da quasi die Steigbügelhalter für die Mittelgarde spielen sollen. Und im Main Event darf Vikingo dann irgendwie gnädigerweise den Titel mal gerade behalten. Keine Ahnung. Obwohl übrigens die eigenen Fans wollten, dass er ihn verliert. Also das war schon krass. Also El Grande Americano und Dominik haben die Pops des Abends bekommen. Und alle wollten, dass Dominik hier gewinnt, es sei denn, man wollte, dass El Grande Americano gewinnt. Das war schon faszinierend. Aber da kann man ewig drüber philosophieren. Eigentlich war es so eine kleine Randnotiz, die wir hier zu Beginn einstreuen wollten. Chris, hatten wir noch irgendwas anderes, was wir vorwegbringen wollten? Da war doch noch was. Hilf mir mal. Gut, es war noch was, ja. wir hatten AAA, wir hatten... ich glaube, ich kann dir tatsächlich nicht helfen. Ich habe es auch vergessen. Aber es war ich glaube, das war von dir sogar. Warte mal. Dann gehe ich noch mal ganz kurz auf die Website. Denn ich dachte, es wäre irgendwie in den News gewesen. Nee, aber es fällt mir jetzt tatsächlich auch nicht ein, was wir noch hatten. Ja, super, das war wieder sehr gut vorbereitet. Wir hatten also, Triple Mania wollte ich nur ganz kurz was zu sagen. Das haben wir da uns dann wieder festgequatscht, wie das relativ häufig so ist. Und dann wollte Chris was noch sagen und jetzt hat er es auch vergessen, was er noch sagen. Ah, jetzt fällt mir wieder ein, Chris. Die Melzer-Sterne. Oh ja, wollten wir noch kurz durchgehen. Und dann, Entschuldigung, dass ich dich jetzt gerade schlecht gemacht habe, weil es war meine Idee. Ich habe meine eigene Idee vergessen, nicht du hast die Idee vergessen. Ich habe versagt. Keine Angst, wir wollen jetzt nicht alle Melzer-Sterne vom SummerSlam durchgehen, weil der SummerSlam ja nun schon doch sehr, sehr lange her ist. Aber Chris war beim SummerSlam-Review-Podcast, das war der letzte, wo er da war. Und dann kann man ja auch mit dem SummerSlam so ein bisschen Chris-Comeback ein bisschen wieder, zelebrieren. Und ich nehme mir mal so ein paar Matches raus. Zum Beispiel Sami Zayn gegen Karrion Cross. Was glaubst du, hat Melzer da gegeben? Er hat es ja auch sehr gut bewertet in Saudi-Arabien, aber ich fand es nicht so gut. Aber ich denke mal 3 Sterne. Ja, komisch, ne? Ich fand die Matches auch gar nicht so viel unterschiedlich, aber hier hat Dave auch nur 1,5 gegeben. Also, was? Es war das gleiche Match. Ja. Wir sehen da wohl die Feinheiten noch nicht so. Okay. Wo wir beide nicht so ganz eins waren, war Randy Orton und Jelly Roll gegen Drew und Logan. Du fandest es gar nicht schlecht. Ich fand es eher schlecht. Rate mal, was du glaubst, was er gegeben hat. Ich glaube, Meltzer und ich sind hier einer Meinung. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich schon bei der Review Sterne gegeben habe. Ich bin, glaube ich, bei 4 Sternen. Ich glaube, Melzer hat sogar 4¼ gegeben. Also ich war da überhaupt nicht begeistert. Ich war nicht mal in der Nähe von 4 Sternen. Aber du hast recht. Melzer ist hier bei dir 3,75. Das ist ja nun, seid ihr nicht so weit weg. So gespannt war ich tatsächlich, was er aus Gunther und Punk gemacht hat. Das hat mich sehr interessiert. Wir fanden es nicht so doll. Mir hat es wirklich wenig gegeben, obwohl ich erkenne, dass die sich da ordentlich gegeben haben. Du hast es auch einen Tick besser gesehen als ich, glaube ich. Aber nur einen Ticken. Also ich glaube, dass uns beide nicht so viel unterscheidet, vielleicht ein 1/2 Stern oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt so richtig, es war stiff, es war oldschool, es hat sich aufgebaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass Melzer hier sehr, sehr happy war. Ich sage, kann es sein, dass er 4¼ vielleicht sogar? Sehr gut. Exakt 4½ ja, hat Dave gegeben. Tatsächlich. Bin ich nicht in der Nähe tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Irgendwie 3½ war, würde ich machen. Aber Melzer liebte dieses Ding. Der Opener von Tag 1 fehlt tatsächlich noch. Roman und Jay gegen Braun und Bronson. Oh, das ist schwierig. Es ist, ich bin, wir haben, ich glaube, uns beiden hat es Spaß gemacht, glaube ich, tatsächlich. Ja. Ich glaube, wir haben auch irgendwie so roundabout 4 gegeben. Ja. Boah, wie schön, was macht der Mensch da? Ich sage auch, dass er bei uns ist. Ich glaube, er ist auch bei 4. Ja, ist er tatsächlich. Genau bei 4 Sternen. Okay. Da sind wir mit Dave tatsächlich auf einer Linie. A Triple Threat der Damen. Naomi, Rhea und Io. Oh Mann, das habe ich tatsächlich ein bisschen sogar vergessen. Also nie und nimmer kommt es an das Triple Threat beim Dings heran, Mania. Sagt Dave auch. Ja. Vielleicht auch 4. Ja, sehr gut. Oh, schau. Alter, du bist heute der Melzer-Tipper. Krass, Respekt. Okay. Heavy. TLC-Match, das Tag-Team-Popcorn-Super-Match in Anführungszeichen. Ja, für mich ganz, ganz stark. Ja, für mich auch. Ich habe sogar vergessen, ob Melzer Gimmick-Matches mag. Das habe ich total vergessen. Depends bei ihm immer, so habe ich das Gefühl. Ach, was soll's? Ich glaube, dass er hier auch, ich sag, er hat 4¼ gegeben. 4¾ sogar. Oh, okay, cool. Dann ist er eh bei uns. Okay. Ja, also Meltzer fand das auch genauso geil wie wir und es war ja auch echt, war ja mega. Der SummerSlam wirkt ja wie ein Alltimer. Holy shit. Ja, gut, da kommen noch ein paar andere. Becky gegen Lyra. Oh. Das ist ja auch so eine Sache. Das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Das hat mich irgendwie sogar genervt. Aber ja, ich würde es mal bei solid 3 Sternen. Ja, er fand es gut. Er hat 3¾ gegeben, weil die haben ja auch hart gearbeitet, muss man sagen. Okay. Solo gegen Jacob. Ich glaube, da sind wir uns alle 3 einig. Das war nix. Ja. 2? Ja, sehr gut. Oh, exakt. Wow. 2. Krass. Dominik gegen Styles. Boah, das habe ich total vergessen. Ah ja, das waren diese Eddie Guerrero Memory Sachen. Genau. Boah, das ist für mich so, ja, ist ganz kurz, weil ich 3. Stark. 2,75. Okay. Also Dave fand's auch okay. Nicht großartig, aber okay. So, Main Event. John gegen Cody. 5. In der Tat. Ja. Ist bei mir auch eine 5 geworden. Ja. Bei mir nicht, aber irgendwo da bin ich, 4½ oder so. Also doch, irgendwie ist es bei mir richtig gut gealtert in den letzten 2 Wochen. Es ja. Hat irgendwie Spaß gemacht. Ist auch geil, gealtert in 2 Wochen. Ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie voll Spaß. Ich war lang nicht so drin in einem Main Event. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Auch wenn ich fühle es ja auch. Irgendwie, auch wenn alle sagen, ja, Finisher Festival und Cody und die Fackelübergabe, aber irgendwie... Weiß nicht, ich habe es gefühlt. Irgendwie war ich drin. Also ich verstehe Meltzer da. Ja. Ich verstehe ihn auch, aber 5 verstehe ich eben noch nicht so ganz. Aber meine Güte, das sind Geschmäcker, das sind Nuancen. Und die Story, die sie erzählen wollten, die haben sie wirklich bärenstark erzählt. Mhm. Ich war eher so bei 4½, 4¾, wo. Aber komm, das ist doch egal. Klar, wir haben jetzt wahrscheinlich viele Matches ausgelassen, aber es sind schon sehr viele starke Bewertungen für diesen SummerSlam. Ja, das stimmt. Aber der war ja auch wrestlerisch durchaus, durchaus ansprechend. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Ja, damit kommen wir zu unseren Weeklies. Wir müssen ja dann auch ein bisschen Business as usual machen. Und das, pardon, machen wir so, wie wir es immer machen. SmackDown mache ich und Raw macht der gute Chris, guck mal, eine halbe Stunde haben wir schon geredet mit Sachen, die wir eigentlich nur kurz halten wollen. Da kommen wir doch ganz gut jetzt zu den Weeklies, um zeitlich gut im Rahmen zu sein. Also SmackDown steht im Zeichen, ja, ich weiß gar nicht, in welchem Zeichen das jetzt genau steht, ob es im Zeichen einer möglichen Survivor Series steht oder man weiß es nicht so genau, wie gesagt, denn es geht hier in erster Linie um so eine Art Bloodline-Revival-Story oder Bloodline-Wieder-Zusammenführ-Story. Hätte ich gesagt, wir haben Oktober, wäre für mich vollkommen klar, wo die Reise hingeht, nämlich Richtung Survivor Series. Jetzt haben wir aber immer noch so Mitte im August. Ja gut, zweites Drittel August. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Andererseits, Hunter erzählt ja gerne eher ein bisschen langfristiger. Und wenn man das bedenkt, könnte es durchaus doch schon das Storytelling Richtung Survivor Series Wargames sein. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Chris das Ganze interpretiert. Also, es ging los mit Solo, der in der Halle war und erstmal gesagt hat, so, pass auf, Sami Zayn, der hatte ja letzte Woche so ein bisschen mit dem My Family Tree, mit MFT zu tun, hat auch gewonnen, wurde aber dann von der Bloodline, nee, von der MFT abgefrühstückt und deswegen hat Solo gesagt, so, das Ding ist durch. Und Sami ist durch, Jimmy und Jacob sind auch durch und wenn es irgendjemanden gibt, der irgendwas dazu sagen möchte, weiter kommt er nicht, denn Sami Zayn kam tatsächlich raus. Und die beiden haben sich dann so ein bisschen bekappelt. Sami ist in solchen Segmenten, finde ich, wieder, wenn die Aktie hochgeht, wenn sie runtergeht, in solchen Segmenten finde ich ihn nach wie vor stark bei solchen Sachen. Das funktioniert. Und eine Sache war ganz interessant. Jacob, Solo hat gesagt, pass mal auf, Sami, was willst du überhaupt hier? Du bist ja nicht mal bei SmackDown. Du bist doch bei Raw und geh doch bitte mal dahin zurück. Und das war interessant. Es tut sich gerade ein bisschen was wieder bei den Brands. Denn Sami ist jetzt blau, wieder beim blauen Brand und dafür ist LA Knight rübergehüpft zu Raw. Da wird Chris doch ein bisschen was dazu sagen. Und ja, war ganz, ganz interessant, was dann hier passiert ist. Denn unser Sami im Ring, nachdem er sagte, hey, ich gehöre jetzt zu SmackDown, wurde dann von dem My Family Tree Stable ziemlich schnell angegriffen. Aber Jimmy und Jacob, die eigentlich ja auch Geschichte sein sollen, kamen dazu und haben ihn gerettet. Und dann hat Nick Aldis am Ende ein Tag-Team-Match ist gut, ein Six-Man-Tag-Team-Match angesetzt. Ich hüpfe da gleich mal hin, weil das ist für mich so ein bisschen die Story dieser SmackDown-Woche. Dieses Six-Man-Tag-Team-Match haben tatsächlich Sami, Jimmy und Jacob gewonnen. Und es ging hier vor allem um, ja, fast so ähnlich bis das Gleiche, was wir bei der Bloodline damals auch hatten. Nämlich Sami und Jimmy sind ja schon befreundet. Jacob und Jimmy sind familiär verbandelt. Aber Jacob und Sami, die haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Weder sind sie verbandelt miteinander, noch große Freunde. Und hier war Jimmy in dieser Vermittlungsrolle, um deutlich zu machen, Jacob, Sami ist eigentlich ganz okay. Sami ist ja sowieso immer relativ open-minded, was das angeht. Und am Ende hat es auch funktioniert, dass Jacob und Sami sich in den Arm genommen haben. Ich muss gestehen, das Ganze ist wirklich durchgeritten bis zum Ende. Aber Sami ist in solchen Segmenten, finde ich, einfach großartig. Es ist nur, wie gesagt, ein Abklatsch dessen, was mal war. Aber ein kleines bisschen was habe ich tatsächlich gefühlt, weil immer wenn Sami und Bloodline, wenn da irgendwas in die Richtung geht, weiß ich nicht, macht da was Klick. Ich weiß nicht, ob es bei Chris auch Klick macht. Ich fand es ganz interessant, so als Nebensatz, dass man die beiden Superstars getauscht hat bei den Brands. Ein Draft, irgendwie bilde ich mir ein, mal irgendwo gelesen zu haben, dass der noch immer geplant sein soll. Keine Ahnung, meinetwegen kann man es so machen, weil wir haben über den Draft schon, glaube ich, genug geredet. Das hat einfach seine Magie verloren. Ich finde es witzig, wie du auch gesagt hast, dass der Oktober so der Bloodline-Monat ist und ich fühle, diese Zeit ist wirklich so Bloodline-Zeit und sie sind jetzt ein bisschen früher dran. Ich habe mir tatsächlich so dieses Segment angesehen und ich befürchte, ich werde den Leuten leider auch nach meiner zweiwöchigen Auszeit nichts Neues kredenzen können. Es bleibt bei mir einfach nur so der MVP, vielmehr Solo Sikoa. Ich weiß nicht, ich mag extrem, wie er auftritt. Super Anführer, der Titel passt perfekt zu ihm. Und Sami Zayn finde ich tatsächlich auch in einer Situation, die ich kann es kaum glauben, aber mir kommt so vor, als würden wir erst seit erst 3 Wochen so über Sami reden, aber gleichzeitig auch seit 3-4 Jahren. Und wenn ich mir überlege, das Tag-Team-Match mit Kevin Owens gegen die Bloodline bei WrestleMania 39, mir kommt es so vor, als wäre das vor einem Monat oder so gewesen. Weil er sich ständig halt in diesem gleichen Sphären bei uns befindet. Aktie oben, Aktie runter. Und jetzt hat er ein bisschen für mich so einen Weg, der anders war. Nämlich irgendeine random Midcard-Fehde gegen einen Mann, der sich overgebracht hat mit Promos, eine Chance bekommen hat und dann einen Vertrag nicht unterschrieben hat. Ja? Und die Einzelheiten kann jeder nachlesen und sich selbst ein Bild machen. Und dann habe ich eigentlich geglaubt, okay, vielleicht belohnt ihn Triple H, weil er ist ein absoluter Trooper, muss man sagen. Ich glaube, solches Superstars wünschst du dir als Triple H. Du kannst dir nämlich einfach alles hinstellen und er wird es gut rüberbringen. Sind wir uns nämlich alle einig. Und ich dachte, er wird ihn belohnen mit einem World Championship Run. Aber jetzt hat er den Brand gewechselt und ist beim WWE Championship Run. Und da ist es, glaube ich, immer schwieriger für solche Superstars. Und was macht man mit Sami? Man steckt ihn zur Bloodline. Und das, am Ende muss ich auch unterm Strich sagen, funktioniert halt bei mir. Ich bin ein Sucker für Bloodline. Tut mir leid. Also ich höre auch schon so das Raunen in der Halle und bei den Kommentaren, dass man Bloodline und Co. nicht mehr sehen kann. Aber ich weiß nicht, diese Familie hat irgendwas. Es ist halt einfach irgendwas da, wo man unterhalten wird. Und du hast auch die möglichen neuen Freundschaften bzw. Partnerschaften angesprochen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Wie wird so eine Zusammenarbeit zwischen Jacob Fatu und Sami Zayn ausschauen? Vor allem, wenn es Richtung Wargames geht. Das, was mir persönlich bei Wargames immer auch gut gefällt, wenn Leute zusammenarbeiten, die sich vielleicht nicht so riechen können. Also erinnere ich mich halt direkt an CM Punk und Roman Reigns. Ich fand das sehr, sehr unterhaltend damals. Wie lange man dieses Rezept bei WWE machen kann, das ist halt so eine Frage, die ich schwer beantworten kann, weil für mich langt das ja. Ich glaube einfach, dass all diese Superstars auch solche Stables brauchen, um wachsen zu können, weil sie auf alleine einfach nicht funktionieren. Und ich bleibe dabei, ich habe, glaube ich, auf X oder Twitter wie auch immer ein Standbild gesehen, wo My Family Tree zusammensteht und Solo ist so der Einzige, den ich irgendwie so eine Aura erkenne. Der Rest ist irgendwie noch so verunsichert und gefühlt haben sie noch nicht Fuß gefasst im Main Roster, weil es halt alles auch sehr schnell ging. Also bin ich nicht abgeneigt. Ja? Das Match war okay, die Promos waren solide. Und so sehr ich irgendwie einfach auch nicht mehr Sami Zayn sehen kann, so sehr braucht ihn jede Bloodline-Story und jedes Wargames-Match. Es ist total absurd. Also man kann einfach ohne ihn da nicht weitermachen. Und ich verstehe auch Triple H, warum er es so macht. Ja, ich verstehe es absolut. Würde ich mir hier was Neues mal wünschen? Ja. Aber ich bin mal ehrlich mit euch, im Moment, und wenn wir bei Raw sind, werdet ihr es merken, ich traue WWE und Triple H im Moment nicht zu, dass sie etwas Neues kreieren können, das so einfach sie gut durch diese zweite Jahreshälfte bringt. Weil die einfach, die da sind, machen das schon. Die kriegen das hin und Wargames schreibt sich von selbst. Also ist da so ein bisschen ein Zwiespalt bei mir. Ich erkenne, was gut ist dran, ich erkenne aber auch dieses Raunen in der Kommentarspalte, dass man Bloodline MFD einfach nicht mehr sehen kann. Mich würde halt irgendwie interessieren, von wem wir noch die stärkste Charakterentwicklung erwarten können. Können wir von irgendjemandem hier erwarten, dass er vielleicht mal so ein Roman Reigns werden kann? Da bin ich halt einfach sehr, sehr skeptisch und am Ende frage ich mich dann auch, will man darauf hinaus? Muss man darauf hinaus? Braucht man solche Leute? Das sind Fragen, die muss ich mir selbst noch stellen und selbst beantworten. Aber um mal hier zu bleiben, für das, was es ist, finde ich das im Moment einfach gut genug. Und ich finde es tatsächlich sogar um einiges besser als Monday Night Raw. Oha, denn zu Raw kommen wir ja nachher noch. Und ich finde, das, was du sagst, das spiegelt auch so das, was wie ich es. Ich habe es ja schon gesagt. Ich finde das völlig in Ordnung. Und immer wenn Sammy und Bloodline in Tuchfühlung kommen, fühle ich was. Das ist auch so bei Serienfans so, wenn man eine Serie toll findet und dann kommt irgendwie ein Cameo-Auftritt von solchen Leuten in einer anderen Serie oder Referenzen in Film oder was auch immer, dann fühlt man das. Und wenn man mit einer Serie klickt, dann hat man davon eigentlich nie wirklich genug. Und bei der Bloodline ist das bei Chris und mir tatsächlich derzeit offenbar noch so. Und das hast du sehr schön gesagt, es reicht, so nach dem Motto. Es reicht im Moment, um hier den roten Faden für die Show zu bringen. Das liegt auch an Solo, das fand ich ganz interessant. Unser Julian kommt mit Solo gar nicht so gut klar wie wir. Er meint, das kann ich aber auch nachvollziehen, er meint, das ist ein Blindgänger-Stable, also eine Karikatur eines Heel-Stables. Kann man, finde ich, tatsächlich auch so sehen, wenn man das möchte. Und Solo dann entsprechend die Karikatur eines Leaders eines Heel-Stables. Chris und ich sind da ja ein bisschen optimistischer. Also wir finden Solo großartig, macht das so weinerlich Oldschool-Heel auch. Das konnte Zack dann auch wieder gut nachvollziehen. Aber es ist natürlich Geschmackssache, wie man mit dieser MFT-Geschichte so umgeht. Wenn man mit der einigermaßen gut klarkommt und Chris und ich tun das, dann hast du auch keinen Stress mit Bloodline gegen MFT bei der Series und guckst mal, wie unsere MFT-Leute den fünften Mann noch herbekommen. Das heißt, Tamatonga sollte dann schnell wieder fit werden, weil dann könnte es sich genau so ausgehen mit 5 gegen 5. Dann hast du die Usos, dann hast du Jacob, da hast du Roman und dann hast du Sammy. Und auf der anderen Seite hast du Solo, du hast Tamatonga, Tongaloa, du hast JC Mateo und du hast Talaloa, wie er jetzt gerne genannt wird. Schwuppdiwupp hast du ein 5-on-5. Und wenn du es einigermaßen prickelnd bookst, ich meine, beim SummerSlam haben wir ja auch gesehen, was ein mehr oder weniger random Opener mit Roman und Jay dann doch für Stimmung noch und volles Wrestling generieren kann, dann sind Chris und ich damit Chico. Und jeder, der damit nicht Chico ist, das können wir auch total verstehen. Ja, also wenn man sagt, boah, Alter, wir sind durch mit der Bloodline, wir brauchen das nicht und so weiter. Klar, die werden bei der Series auch nicht mit Bloodline und gegen MFT noch hinterm Ofen hervorgelockt werden können. Alle anderen werden's. Und am Ende zählt sowieso die Wrestling-Qualität. Und da habe ich irgendwie keine wirklichen Bedenken, dass das funktionieren könnte. Wenngleich eigentlich die Favoriten ja haushohe Favoriten sind, mehr oder weniger. Mal gucken, was da passiert. Oder ob da vielleicht Jay noch rübergeht oder ein anderer rüberkommt. Mal gucken, ich mache jetzt so Schrott-Fantasy-Booking. Aber ihr seht, wenn man da schon so ein bisschen in die Richtung geht, darf man durchaus gespannt sein, was passiert. Und wrestlerisch, Chris, müssen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Das wird schon funktionieren. Warum ich jetzt noch so ein bisschen ausgeholt habe, hat den Grund in Chris' letzter Aussage. Er meinte, also das hier mit der Bloodline MFT ist irgendwie doch besser als so ziemlich alles bei Raw. Und für mich ist es auch in dieser Ausgabe zumindest besser als alles, was bei SmackDown kam. Und zwar relativ deutlich, denn wir waren hier ansonsten, und das ist völlig okay für eine Weekly. Ich will jetzt auch nicht irgendwie da jetzt rüberkommen als jemand, der nur basht. Aber das war jetzt eben auch nicht großartig, weil es war eine Verwaltungsshow in Bezug auf den Rest. Und was so ein bisschen neu war, das sind so Sachen, die auch nicht so ganz neu waren. Und B, naja, ob sie wirklich jetzt so toll sind, muss man auch mal sehen. Also erstmal, man macht die Sache mit Lexi und Lotte weiter. Das ist auch vollkommen richtig, weil beide da gut aufgehoben sind. Jetzt kann man hier auch wieder die Platte auflegen, die ich hier in den letzten Wochen auch mit Zack schon runtergespult habe. Chris und ich waren der Auffassung, dass Lotte und Lexi den beiden gut tun, vor allen Dingen Lotte. Zack sieht das auch so. Und ich finde, das hat man hier auch weiter fortgeführt. Dieses Mal hat man es so gemacht, dass am Ende die Heels dann auch mal ein bisschen was kriegen und in der Oberhand waren. Ansonsten jetzt ist auch mit der Puppe noch, mit der Lilly-Puppe, die da jetzt auch im Spiel ist. Das ist alles, das ist in Ordnung. Und ich finde, die Interaktion von Lotte und Lexi, das ist mal was Neues. Ich weiß nicht, ob die selbst genau wissen, was sie da machen wollen, ob sie improvisieren. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mal Chris, du warst jetzt ja 2 Wochen nicht bei uns, 3 Podcasts. Also irgendwie das mit Lotte und Lexi, das ist schon something else. Ja, ich bin immer noch der gleichen Auffassung. Ich glaube, für beide Frauen ist es irgendwo auch eine Situation, die sie vielleicht noch nicht so erlebt haben oder greifen können oder zumindest sicher nicht erlebt haben. Vor allem Charlotte ist ja prädestiniert für vakante Titel, um Raw schon ein bisschen Foreshadowing zu machen. Das heißt, sie ist eigentlich immer im Main Event und umgeben von Main-Titeln. Und ich glaube, dass das irgendwo so ein bisschen toxisch wurde für sie, aber und vor allem für die Fans. Das Letztere, glaube ich, hatte ich ja schon gewusst. Für Alexa, die Karriere ist so echt spannend. Also sie hat ja einen riesen Flug gemacht und ich glaube, sie hat sehr viel rausgeholt. Für mich, für eine Frau, die sowohl wrestlerisch als auch am Mikrofon für mich solide im Mittelfeld ist. Ich finde, sie ist in keinem dieser Teile großartig, sie ist aber auch nirgends wirklich schlecht. Und da hat es dann für sämtliche Titel gereicht. Wo ich sie auch ganz cool fand, sie hatte eine Zeit lang so eine Talkshow, hat sie richtig gut gemacht und relativ danach bald kam ja, glaube ich, auch die Auszeit. Und jetzt, ja, bleibe ich aber immer noch dabei, ist für mich ein bisschen durchgespielt gewesen. Und dann kam auch dieser relativ schnelle Aufbau mit Charlotte nach WrestleMania. Und da war ich dann wiederum intrigued, ja. Und ich finde, dass sie das ganz gut machen. Es ist irgendwo so ein Entertainment-Faktor, wie du beim Herd, wo du vielleicht so die Mitte der größten Stufe, zwischen der größten und der kleinsten Stufe aufdrehst, so, damit du einfach irgendwas warm machst, ja. Haut dich jetzt nicht vom Hocker, klar. Aber ich denke mal, für die Titel ist es nicht so schlecht und offenbar schafft es ja Triple H so ein bisschen auch Frauen-Tag-Teams zu etablieren, so dass das einfach nicht mehr einfach nur zusammengewürfelter Schrott ist. Also ich bin nicht abgeneigt. Ich finde, man hat den Ganzen auch die Zeit gegeben und ich glaube, für uns ist der größte Vorteil darin, dass sie selbst wahrscheinlich auch sehr spontan diese ganzen Segmente angehen. Um die Matches mache ich mir sowieso keine Sorgen, aber auch diese Puppen, ja, eigentlich nervt mich sowas. Ich kenne mich, das würde mich sofort nerven. Übrigens, ich glaube, war da nicht irgendwie auch so eine Demon-Puppe von Finn Balor bei AAA? Mit der er gespielt hat? Oder? Ja, er hat damit diese Puppe von dem Lizardman, hätte ich beinahe gesagt, aufgefressen, ja. Eigentlich nicht so mein Fall, aber keine Ahnung, es ist halt ihr Gimmick und man spielt damit jetzt ein bisschen. Und vor allem bei Charlotte, glaube ich, einfach mal rausnehmen aus dem Main Event und vielleicht entdeckt sie auch selbst, vielleicht hat sie auch ein bisschen so die Liebe zu dem ganzen Fall und diese ganze Fehde mit Tiffany, die dann so persönlich wurde, mir kommt es vor, als hätte sie da auch irgendwie die Lust verloren. Und für mich persönlich, ich bleibe dabei, ich glaube, da bin ich immer noch ein bisschen allein in der Ecke. Für mich ist Charlotte definitiv verdient auch im Main Event gewesen. Mann, was die uns für Matches bei Mania geliefert hat. Und da will ich lieber eine leidenschaftliche und motivierte Charlotte als eine, die einfach, keine Ahnung, im Moment nicht zurechtkommt mit jungen Hüpferinnen wie Hüpfern, vielmehr wie Tiffany Stratton. Also bin ich hier zufrieden. Ich verstehe aber auch, ähnlich wie Bloodline, ich bin da nicht blind. Ich kann gut nachvollziehen, wenn Leute sich diese Segmente und Matches anschauen und sich denken, puh, ich kann damit absolut gar nichts anfangen, weil es am Ende vielleicht auch zu nichts führt. Ja, aber als Übergangsgeschichte für beide finde ich es nicht schlecht. Und wenn wir dann Bliss gegen Charlotte irgendwann draus bekommen, gibt auch Schlechteres. Also finde ich das Ganze eigentlich positiv. Ja, ich finde, wir müssen jetzt auch gar nicht so intensiv bleiben, weil wir es ja schon oft besprochen haben. Aber du hast einen Aspekt noch reingebracht, den ich ganz interessant finde, nämlich den Vergleich mit Lotte und Tiffany. Und ich glaube, daran sieht man, wie extrem wichtig es ist, dass man entweder Bock hat und Spaß hat oder dass man zumindest irgendwie klickt. Ich glaube, Lotte und Tiffy, entweder hatten die beide überhaupt keinen Spaß oder es hat einfach überhaupt nicht geklickt zwischen den beiden. Mhm. Lotte und Lexi, vielleicht klickt es da auch nicht, aber sie haben nur Spaß. Vielleicht haben sie auch keinen Spaß, aber irgendwie klickt es. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas wirkt da befreiter, in Anführungszeichen. Also Lotte wirkte absolut unfrei gegen Tiffany. Tiffany übrigens auch völlig unfrei gegen Lotte, was Aufbau und Promo angeht. Aber hier mit Lexi und Lotte, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob die sich da wirklich so ein bisschen bekappeln und besticheln und sich irgendwie gar nicht mögen und dann immer so ein bisschen hier anditschen und da noch einen mitgeben. Aber das wirkt irgendwie vor der Kamera, funktioniert's, finde ich. Und das war bei Lotte und Tiffany null. Also das war ja teilweise schon schwer anzugucken teilweise. Und dann hat dann Tiffany irgendwie auf Krampf versucht, das auf die persönliche Ebene zu bringen. Das war dann auch irgendwie so semi. Und Lotte hat versucht, auf erbärmliche Weise zu kontern. War auch peinlich, dass Kaiser in ihren DMs war. Oder Gott, what the fuck. Ja, immer wenn einem nichts einfällt, gerät man The Miss aus, habe ich das Gefühl. Mellow Don't Miss ist immer eine gute Sache, sagt man. Wir machen es mal weiter. War ja auch eine gewisse Zeit nicht so wirklich intensiv im Fokus. Keine Ahnung. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, was das soll. Also, es ist Standard. Die Geschichte ist, dass Miss sich profilieren will über Carmelo. Carmelo ist genervt. Eigentlich musst du Carmelo dann zum Face machen. Das ist aber auch schon, wenn ich darüber nachdenke, wird mir schon schlecht. Ich weiß nicht, Chris. Ich bin froh, dass Carmelo in die Shows kommt. Aber mit Miss bin ich definitiv dann. Ich glaube auch, dass er mich mit einer seiner legendären Promos nicht mehr abholt. Obwohl er noch so jung ist? Der Mann altert einfach nicht. Ich weiß nicht. Es ist, mich stört auch, dass man irgendwie Fraxium aufopfert dafür. Und I don't know. Vielleicht bin ich einfach zu großer Fan von Carmelo Hayes und keine Ahnung, Backstage ist er irgendwie einfach nicht gut drauf und deswegen wird er nicht gepusht, sondern mit Miss zusammengestellt. Miss ist natürlich auch so ein Trooper, Mr. WWE, als es dieses Wort irgendwie noch nicht gab. Wurde jetzt abgelöst von CM Punk. Ich möchte irgendwie nicht immer nur sagen, es ist langweilig, aber das hier ist nicht nur langweilig, sondern es interessiert mich überhaupt nicht. Also das ist so der Kontrast, wenn ich mir jetzt Bliss und Lotte anschaue, wenn wir uns immer vorstellen, okay, Tag-Teams werden irgendwann gesplittet, das ist irgendwie WWE-Norm, was nicht unbedingt immer gut sein soll, muss. Der Miss gegen Carmelo Hayes ist für mich einfach etwas, wo A, das Match nicht so gut werde, B, einfach kein Interesse da ist. Es ist auch keine Emotion drinnen. Ja, sie haben das Ganze zugegeben, möchte ich WWE in Schutz nehmen, länger aufgebaut. Die beiden tun ja schon so länger miteinander, als Mr. Glaube ich, geflüchtet ist von einem Brand. Ich bin mir nicht sicher, ob er von den White Six geflüchtet ist. Und dann hat er sich Freunde gesucht, panisch, damit die ihn nicht irgendwie reinholen. Ich bin mir nicht sicher, kann jetzt Unsinn sein, was ich erzähle. Und jetzt hat man dann wieder das Ganze aufgenommen. Ja, Carmelo als Face fühle ich jetzt nicht, weil er ist für mich der perfekte Heel. Und dass man da irgendwie nicht mehr draus macht, ist wahrscheinlich wieder dieser dämlichen Geschichte bei WWE-Staturregeln geschuldet, dass er einfach nicht groß genug ist. Unglaublich schade, weil ich glaube, dieser Mann ist im Ring und vom Charisma her für mich einer der Besseren im ganzen Roster. Aber man hat gesehen, als SmackDown damals in der ersten Stunde ausgefallen ist in Saudi-Arabien, hat man ihn rausgeschickt, dass er da die Crossroads frisst. Und ich denke, dann weißt du ungefähr, wie deine WWE-Karriere aussieht. Für Miss, je länger er mitmachen darf, für ihn umso besser. Der Mann ist ja, gehört ja zum Inventar wie niemand anderes mittlerweile. Aber ich rede schon viel zu viel drüber. Mich stört es eigentlich am meisten, dass Fraxium geopfert wurde. So, fertig. Ja, und das ist auch das Einzige, also na, das zwei Sachen sind's. Also, dass Fraxium geopfert wird, das ist für mich auch ganz fürchterlich, weil die gehören irgendwie gepusht, finde ich. Und was man mit Carmelo Hayes macht, finde ich auch fürchterlich. Also, er spielt ja so ein bisschen den Bedröppelten, der dann auch immer dann irgendwie nicht mit The Miz was zu tun haben will. Und ich glaube, der spielt das nicht. Ich glaube, das ist total legit, dass der auf diese ganze Sache absolut null Bock hat. Gut, es sei denn, er freut sich, dass er in den Shows ist, aber boah, eine Storyline mit The Miz, das ist, da kannst du auch gleich gegen Hulk Hogan zu seinen besten Zeiten antreten. Gut, da warst du wirklich nicht im Main Event, aber hier, ja, bist du da ja nicht. Ja, ich finde, es wird auch nicht wirklich besser, wenn man sich dann das nächste große Segment anguckt, nämlich Drews Promo vor den Fans. Heieieiei. Also, Chris und ich mögen Drew ja, Chris noch mehr als ich. Und Drew ist, wie soll ich sagen, also etabliert. Das muss man sagen, er ist etabliert in der Uppercard. Main Event, so geht so, aber schon oben. Und wenn es irgendwie brennt, kannst du Drew nachts um 3 wecken. Der wird das schon machen, auch wenn das mit der Einreise erst auf dem letzten Drücker klappt. Drew ist, was sowas betrifft, eine Bank. Und da muss er jetzt wieder herhalten. Drew, ich habe mit Zack drüber gesprochen, dass wir glauben, also unabhängig von dem, was wir über Cody erzählen, dass Cody derzeit ein gewisses Problem hat, weil er absolut 0,0 gleichwertige oder würdige Challenger hat auf seinen Titel. Wirklich 0. Und nun muss man versuchen, trotzdem irgendwo einen aus dem Hut zu zaubern. Und nun muss man versuchen, Drew als Gegner für Cody aufzubauen. Dass das von vorne bis hinten natürlich nicht funktionieren kann, was Gleichwertigkeit und sowas betrifft. Muss man, glaube ich, nicht reden. Dafür ist Cody mittlerweile nun zu hoch geflogen. Und er war schon eigentlich in höchsten Höhen. Aber jetzt 3-mal aus dem AA auszukicken und bla bli blub. Also, da kann ja nur noch Rocky kommen. Da ist ja sogar Roman Aufbaugegner mittlerweile. So, jetzt kommt Drew und haut eine Promo raus, bei der es nun wirklich auch den gestandensten Wrestling-Fan ja zum Einschlafen bringt. Also, vielleicht übertreibe ich jetzt auch gerade. Mann, ist dem da nicht viel eingefallen. Oder er hat versucht, das Beste rauszuholen aus einer Situation, aus der man nicht viel rausholen kann. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt genau gesagt hat. Das Übliche. Cody ist irgendwie blöd und er braucht den Jubel der Fans und so weiter. Er hasst Cody übrigens auch gar nicht und so weiter. Aber Gott, was soll er von so einem Typen halten, der eben nur den Jubel der Aufmerksamkeit braucht und so weiter und so fort. Aha. Und dann wird's dann auch völlig, ja, bescheuert. Sagt er noch, ja, übrigens, ich habe Cody letzte Woche nicht angegriffen. Cody hat ihn angegriffen. Ach so, ja, ist klar, dann habe ich das wohl falsch mitgekriegt. Also, wenn es dann auf solche Richtung geht, dann versucht man irgendwo Tiefgründigkeit zu kreieren oder Psychosachen zu kreieren, die einfach nicht da sind und die du auch nicht gezündet kriegst. Und wenn dann der Höhepunkt deiner Promo der Satz ist, also ich bin nur wirklich kein böser Typ, ja, aber wenn du mich provozierst, dann mache ich böse Dinge. Und das ist dann deine Top-Fehde, also dann kannst du dich auch schlafen legen. Da kann Joe nichts für. Na gut, doch, kann er schon. Das war nicht doll. Das war wirklich nicht doll, was er da gemacht hat. Aber selbst wenn Drew hier eine mega Promo rausgehauen hätte und Drew kann sowas, er hat das schon ein paar Mal gebracht, dass Drew mit einer Promo ein Match heiß gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, Chris, welche Promo war das noch, wo wir beide so unglaublich geflasht waren. Kam jetzt nicht drauf, das ist irgendwie 2 Jahre her, glaube ich, 1-2 Jahre her. Bei Raw war das, glaube ich, ich habe keine Ahnung. War richtig geil. Aber selbst wenn er das geschafft hätte, hätte er es trotzdem nicht geschafft, ein halbwegs brauchbarer Gegner oder gleich wieder Gegner für Cody zu sein. Und es geht mit Cody schon wieder genauso los, wie es letztens aufgehört hat als Champion. Und er hat auch keine Chance. Er ist so, er will ja auch ganz hoch gepusht werden. Nur ist er ganz hoch gepusht. Was bekommt er? Ein drögen Drew. Und das wird bestimmt auch noch irgendwie bei 1-2 Matches dann gehen. Das wird ja nicht mehr nach dem ersten Match vorbei sein. Und damit ist Cody da, wo er vorher war, auf einem Titelrun, der sich nur um ihn selbst dreht, weil er einfach so hoch gepusht ist, dass es überhaupt nichts Gleichwertiges an Gegnerschaft mehr gibt. Oder wie siehst du das, Chris? Gibt es da vielleicht noch eine andere Sichtweise, die das Ganze ein bisschen fresher macht? Ich hoffe, ich kann die liefern, aber auf geht's! Diese Sache ist für mich genau die Krux, wo wir immer nach einem großen Pay-Per-View sagen, boah, das wird super mühsam. Das ist genau das. Und mir tut Drew irgendwie sehr, sehr leid. Also warum sagen wir immer bei Mania oder SummerSlam, wenn es einen neuen Champion gibt, der halt Cody Rhodes oder John Cena heißt? Weil wir einfach wissen, dass man danach eine schwierige Zeit vor sich hat. Und da ist die Krux. Du packst eben Drew McIntyre raus. Als ich das gesehen habe in einem kleinen Ausschnitt, war ich sofort komplett leblos und kraftlos. Weil es ist einfach schon auserzählt. Du hast gesagt, da hätte die größte Promo aller Zeiten hätte da sein können. Und du weißt, dass dieses Match einfach uns nicht vom Hocker rausreißen wird. Also, weil A, ist halt keine Spannung drin. Und B, du hast Cody Rhodes halt zu einem Brock Lesnar gemacht, als der den Undertaker besiegt hat. Ja, wie schlägst du den jetzt? Das ist für mich im Moment das größte Problem der WWE. Und da komme ich wieder zurück. So, Daniel Bryan, als er gewonnen hat, du schickst ihm Kane hinterher. Ja. Gefühlt drehen wir uns auch irgendwie in dieser ganzen Geschichte immer im Kreis. Also dann packen sie halt einfach das Inventar aus, wo du sagst, okay, das können wir ja mal machen. Also AJ Styles, Drew McIntyre, Damian Priest und dann ist ein Jahr halt um, weißt? Weil du hast ja gesagt, wir können hier 2-3 Matches erwarten und dann quälen wir uns irgendwie und dann haben wir vielleicht mal eine John Cena Abschiedstour oder Roman Reigns hat mal Zeit. Du hast auch schon gesagt, man, Roman Reigns jetzt gegen Cody Rhodes, wenn das der Weg ist, haben wir echt eine lange Zeit vor uns. Das ist total schwierig. Aber die Promo selbst, ich fand das auch sehr interessant, weil McIntyre in der Pandemie-Ära hat ja irgendwo WWE getragen mit Orten. Aber wir haben ja damals schon, waren wir uns einig, boah, also lange kann der halt das Ganze nicht auf seinen Schultern legen. Und irgendwie in dieser Zeit hat er sich halt etabliert. Er ist ein Topstar dieser Company. Aber für mich ist diese Promo genau der Unterschied zwischen Topstar und jemand wie John Cena. Weil ich glaube, dass John Cena nie eine solche Promo halten wird. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied, wo du dann entweder in die größten Sphären aufsteigst oder du bleibst halt immer der, den man auspackt, weil man mal nicht in Amerika ist und UK wohl alles ist für WWE, sei es Irland, Schottland, Wales oder in dem Fall Frankreich. Du packst McIntyre einfach immer aus, wenn es heißt Clash im XYZ. Und das ist so das Thema. WWE dreht sich in diesen Es dreht sich einfach im Kreis, weil sie es sich erlauben können. Das sind Superstars, Drew McIntyre, Damian Priest, wie sie alle. Da bin ich halt jemand. Lass Cody Rhodes rauskommen nach einem SummerSlam und er wird halt von Carmelo Hayes unterbrochen. Und der sagt: Mann, mir reicht's, bevor jetzt irgendwie jemand wie McIntyre rauskommt und dich unterbricht, bin ich es, Cody. Und mir egal, ob du Super Cena geschlagen hast oder nicht, I'm him. Ich will dich herausfordern und niemand gesagt was dagegen. Und meinetwegen besiegt er halt Carmelo Hayes Cody. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie dort so viel mehr Wert hätte. Cody Rhodes gegen Carmelo Hayes bei Clash in Paris, das kannst du problemlos hinklatschen, glaube ich. Da wird TKO nichts sagen, da werden die Fans in Paris nichts sagen. Die werden jetzt nicht extra Tickets kaufen, weil Drew McIntyre der nächste Gegner ist. Und hier ist, glaube ich, diese ganze Krux für mich, warum ich im Moment das Produkt generell einfach zu langweilig finde. Ja? Es ist irgendwie so vorhersehbar, weil wir haben ja nichts erwartet. Wir beide haben gesagt, boah, wartet eine mühsame Zeit auf uns. Und da hätte er jetzt machen können, was er will. Es ist halt kein John Cena und es ist kein The Rock. Und da ist das Problem, weil das sind die Einzigen, die genau diesen Inhalt anders rüberbringen können, weil es einfach dieses eine Charisma ist. Und nicht nur Charisma, sondern dieses eine Charisma. Deswegen gibt es auch nur in einem Jahrzehnt einen absoluten Topstar. Ja, das verlange ich auch gar nicht. Aber mit so einem tollen Roster so wenig anzufangen, ich hätte mehr Bock auf Aleister Black gehabt. Aleister Black gegen Cody Rhodes, Clash in Paris, du hast die Heel-Face Dinger, Fehde, das passt. Du hast zwei kompetente Wrestler, die können easy 20 Minuten miteinander gehen und am Ende geht Cody over und wir warten einfach darauf, dass Rocky Zeit hat oder man bekommt Cody gegen Roman Teil 3. Ja, sprechen wir mal anderes mal drüber. Aber da ist die Geschichte, warum ich im Moment leider das Produkt einfach sehr langweilig finde und weswegen auch sehr wenig Positivität bei mir rauskommt, obwohl ich irgendwo die Drew McIntyre-Aktie noch immer sehr feiere, weil er eben etabliert ist. Er traut sich auch mehr. Und ich wette, er hat es auch probiert. Das war sicher auch ein Skript, von dem er abgewichen ist. Aber es langt einfach nicht, weil er in einem komplett beschissenen Zeitpunkt der Gegner von Cody Rhodes ist. Nämlich nach einem Super-Event, wo er 50 AAs ausgekickt hat. Ja, vielen Dank, Übergangsgegner. Das kannst du ihn jetzt auf die Stirn tätowieren. Das wird ein Match, darauf habe ich absolut gar keine Lust. Und da finde ich super schade, dass man sich da nicht mehr traut. Warum auch immer nicht. Ja, du hast schon gesagt, was hätte man sich mehr trauen können? Aleister Black hätte man auch nicht ernst genommen, was die Card-Region angeht. Wäre vielleicht ein interessanteres Match gewesen, weil es ein bisschen frischer wäre. Da gebe ich dir recht. Aber du kannst ja wirklich gar keinen gegen Cody stellen im Moment. Gar keinen, weil, also gar keinen glaubhaft, ne? Also so wollte ich sagen. Weil der einfach, keine Ahnung, der ist zu weit weg. Der ist zu weit oben. Und wenn es nicht gerade zufällig Rocky ist, der sich ja selbst ins Gespräch gebracht hat, um dann zu sagen, aber gerade mal gar keine Zeit. Also damit hat eigentlich Rocky das ganze Roster auch beerdigt, kurz mal mit so 2-3 Sätzen. Dann ist es mir eigentlich Wumpe. Aber ich bin bei dir, ich hätte lieber Aleister Black gesehen, weil ich die Paarung ein bisschen frischer finde. Und weil Drew doch gerade bei WWE ja, relativ sehr nach Schema F wechselt. Bitte? Chris, was hattest du? Mir ging es auch um die Paarung. Also mir ist klar, Cody verliert den Titel bis nächstes Jahr sicher mal nicht. Nein. Also bis Mania ist das Ding jetzt zementiert. Das ist klar. Das ist klar. Jo, das ist viel Spaß. Eigentlich dürfte Cody gar keine Matches mehr haben. Nur ein paar Nebenbei-Matches oder so. Aber gut, beim Rumble, was soll man, beim Rumble muss er ja irgendwie, keine Ahnung, kann er gegen The Miz kämpfen oder so. Ja. Oder was weiß ich, wen hat er noch nicht? Hat er Logan Paul schon? Den hat er Paul nicht gehabt, oder? Dann soll er doch Logan Paul, schau. So, das ist ein Rumble-Gegner. Und dann, ja. Also ihr seht, da die Tonlage bleibt dann bei uns jetzt nicht so, er bleibt jetzt eher unten und geht nicht nach oben. Und ich habe das Gefühl, Chris hat es schon angesprochen, er übernimmt jetzt ja Raw. Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich viel besser wird. Ja, also Monday Night Raw, ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Also ich probiere mal vielleicht positivere Aspekte rauszufiltern, aber mal schauen. Auf jeden Fall, wir waren in Philly und da war es natürlich logisch, dass man die Show mit dem Stable Division eröffnet, weil Paul Heyman natürlich eine große Verbindung zu dieser Stadt hat und die Fans auch mit ihm. Und ja, irgendwie aus irgendeinem Grund hat er gesagt, heute stellen wir uns mal vor. Es hat mir macht er ja auch sonst eher selten, ja. Und er hat gesagt, ja schau, also ich habe verzichtet auf eine Statue hier, aber ich möchte trotzdem unterstreichen, dass ich der absolute Goat bin. Und war natürlich in üblicher Paul Heyman-Manier. Also das, ich möchte nicht vergessen lassen, dass er das noch immer großartig macht. Und dann hat er angefangen, ja, da Bron Breakker, die Zukunft von WrestleMania, haben die Fans auch angefangen zu bellen. Bronson Reed, der Tribal Thief, er hat irgendwie Roman Reigns Sneaker um seinen Hals hängen, ist ganz witzig, ich finde es ein bisschen dusselig, aber okay. Und natürlich dann der Visionary, der Revolutionary, Seth freaking Rollins, der World Champion in einem sehr interessanten Outfit, sah aus irgendwie, keine Ahnung, wie ein Kimono. Und bevor Rollins mit uns sprechen konnte, wurde er unterbrochen von Main Event Jey Uso. Und da konntest du erstmal so 15 Minuten skippen. Ich merke, wie unglaublich dann ich mit Jey Uso bin. Der muss dringend zurück zu Bloodline Wargames, weil dort halte ich ihn aus. Aber er hat auch gesagt, so Leute, genug gelabert, ihr redet mir viel zu viel. Mama Matches. Und dann hat Heyman gesagt, ja, gut, das passt ja. Also in meiner Vergangenheit hat man hier in der Nähe Sachen ganz anders geregelt, nämlich in einem Extreme Rules Match. Auf das Match selbst später, ja, kann man eingehen, das war okay. Ja, das hat nichts mit dem Extreme Rules Matches zu tun von der ECW-Zeit. Versteht man natürlich auch. Aber das Dämliche daran ist, und das werde ich halt beim Leibe nie in meinem Leben verstehen, wenn du ein Stable und Superstars wie Bron Breakker overbringen willst, er hat verloren. Ja. Also, ich habe versucht, Positives herauszufiltern. Paul Hamill war gut und Bronson Reed sieht witzig aus mit den Sneakern von Roman Reigns. Aber mehr ist da halt nicht dahinter. Da ist so eben das Gleiche, was ich bei Drew McIntyre gesagt habe. Dieses Stable dreht sich seit Wochen um sich herum. Und dieser Cash-In von Rollins hat ja für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Und ich fand den persönlich ganz gut, aber das ist halt in Klammer gesetzt. Alles drumherum habe ich genau gewusst, was passiert. Man dreht sich im Kreis. Niemand hat sich wirklich verändert. Rollins ist genau der gleiche Typ, der einfach nur herumgrinst und lacht und sein Theme für sich arbeiten lässt. Ja, er ist gut im Ring, verstehe ich alles, aber nichts daran ist neu. Sie werden unterbrochen, entweder von CM Punk, von Jey Uso oder jetzt dem Neuankömmling LA Knight. Ja, LA Knight ist vielleicht so ein bisschen frischer Wind, aber selbst der hat schon länger mit denen zu tun. Ja, es ist nichts Neues. Es ist einfach für mich sehr, sehr langweilig und vorhersehbar. Vorhersehbar ist das Wort, das mich hier stört. Du kannst das nachsprechen, wie du willst. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das länger auf uns wartet. Nur bei aller Liebe, Triple H, wenn du schon dieses Stable hast, man lass sie das Ganze ein bisschen dominieren. Ja, lass sie gewinnen und nicht ständig irgendwie verlieren, weil ich habe so das Gefühl, für Bronson Reed wartet auch die nächste Niederlage bei Clash in Paris gegen Roman Reigns. Sofern das Match, glaube ich, weiß nicht, ob es offiziell ist. Da ist irgendwie für mich ich verstehe nicht, auf was man genau hinaus will. Ja, es gibt auch das Fatal 4-Way-Match, wo Rollins seinen Titel gegen Knight, Punk und Jay verteidigen muss. Auf dem Papier ganz knackig, werden wir eh drüber reden nächste Woche, aber ja, ich weiß nicht, hast du vielleicht mehr Positives hier herausgefiltert? Nee, ich würde nur versuchen wollen, das noch mal in, ja, andere Worte, klingt so ein bisschen blöd oder aus einer anderen Perspektive, oder das versuchen zu erklären, was du gerade so schön beschrieben hast, weil ich sehe es ja ähnlich. Ich glaube, man kann es vielleicht mit einem Vergleich ganz gut rüberbringen. Und dieser Vergleich ist natürlich fies, aber man muss ihn, finde ich, bringen. Weil Rollins ja nun mal absoluter Superstar ist. Und dann muss man sich als absoluter Superstar auch mit anderen absoluten Superstars vergleichen lassen. Und deswegen mache ich das jetzt mal. Ich vergleiche jetzt hier dieses Vision Stable mit der Bloodline. Beide hatten Paul Heyman als Sprachrohr. Und beide waren absolut oben auf der Card. Warum? Zumindest bei Chris und mir. Und ich weiß, dass es auch anderen so geht. Natürlich sehen es andere deutlich positiver, aber es gibt genug, die hier, genau wie Chris und ich, unsere Probleme mit Rollins und seinem Stable haben. Warum fanden Chris und ich die Bloodline so großartig und warum haben wir mit diesem Vision Stable so gewisse Probleme und andere ja auch? Ich glaube, Heyman macht, glaube ich, in beiden Stables sein Ding. Er ist in beiden Stables richtig gut. Er ist Heyman und er ist auch, finde ich, beim Visions Stable richtig gut. Also diese Sache mit der Shula Falla und dem Tribal Chief, Tribal Thief und sowas. Das sind Wortspiele, da riechst du Heyman 10 Meilen gegen Wind bei solchen Sachen. Und die sind auch, finde ich, wirklich gut. Aber der große Unterschied, glaube ich, zwischen diesen beiden Stables, ist der, dass mit der Bloodline irgendwas Großes Klick gemacht hat und du hast diesen Klick-Moment zelebriert. Immer wenn Heyman den Tribal Chief zelebriert, angekündigt, angebetet hat, angehimmelt hat, hat sich's groß angefühlt. Und hier klickt es nicht. Und dann macht WWE etwas, was wirklich typisch ist. Und es klappt auch sehr, sehr häufig. Und es kann auch hier bei diesem Stable klappen, beziehungsweise wenn man die Fanreaktion sieht, klappt es vielleicht sogar auch schon bei diesem Stable, aber eben nicht bei allen oder nicht auf dem Niveau, auf dem viele die Bloodline gesehen haben. Wenn es nicht von selbst klickt, dann versucht WWE einen Klickfaktor zu erzwingen, indem man diesen Wiederholungseffekt eben immer bringt. Und das macht ja Heyman. Jede Woche stellt er diese Leute vor. Jede Woche sagt er, warum sie so großartig sind. Und letzten Endes macht Heyman jede Woche das, was Heyman groß macht. Oder was ihn ausmacht, was seine Stärken sind. Er redet, er inszeniert, er haut Wortspiele raus, großartig charismatisch, großartiges Mienspiel, großartige Mimik. Heyman ist großartig. Aber hier, finde ich, verpufft es so sehr, weil man versucht, irgendeinen Magic Moment zu kreieren, den du bei der Bloodline nicht kreieren musstest, sondern mit dem du nur mitreiten musstest. Und wo du bei der Bloodline auf dieser Sache geritten bist, läufst du hier ein Momentum hinterher, das du noch nie erreicht hattest mit diesem Stable. Und wenn du natürlich auch Bron Breakker im Main Event gegen Jey Uso verlieren lässt, gegen Jey Uso, der nun wirklich kein Sieg braucht, wirklich null. Also Jey Uso ist, da ist ja sein Yeetl genauso over wie Rollins mit seinem Theme-Song eher over ist als er selbst. Das heißt, es ist völlig egal, ob Jey Uso dieses Match gewinnt oder verliert. Es wird ihm nicht einen Yeet-Zacken aus der Krone brechen, wenn er es verliert. Für Breakker sind solche Siege aber wichtig, denn wenn Heyman ihn als den kommenden Superstar von WrestleMania ankündigt, der aber jedes Match verliert, gegen Jey Uso verliert, ein Streetfight auch noch, wo Breakker wirklich dominieren muss, dann zeigt das, finde ich, wo die Probleme liegen. Und ich verstehe das ja auch, wenn man sagt, dieses Stable ist doch over, das müsst ihr doch sehen. Und so, ja, es ist ja auch over. Da will ich gar nicht streiten. Also da müsst ihr mich nicht überzeugen wollen. Es ist ja over. Ein Stück weit. Aber ich weiß eben, Entschuldigung, auch nicht, inwiefern hier WWE da so ein bisschen rumpoolt an den Reaktionen, an den Lautstärkenreglern und was auch immer. Oder inwiefern das legitime Zuschauerreaktionen sind. Denn dieses Stable, wenn man jetzt mal so reinfühlt, da ist die Chemie, die Harmonie, dieser Großartigkeitsfaktor, der ist nicht im Ansatz so gegeben wie damals bei der Bloodline, wo wirklich jeder gefühlt hat, dass da was Großes ist. Hier ist nichts Großes. Hier ist ein sehr ordentlich zusammengestelltes Stable mit guten bis großartigen Workern, einem großartigen Sprachrohr. Du packst alle Zutaten zusammen. Leider fällt das Soufflé irgendwie in sich zusammen. Du kannst es essen, es schmeckt auch, ist nicht verkehrt. Kannst auch an die Spitze der Card stellen, ist in Ordnung. Aber magisch ist da gar nichts. Und deswegen, glaube ich, wollte ich immer so ein bisschen beispringen, Chris, weil ich fühle genau, was du sagst. Und das mag so ein bisschen der Grund dafür sein. Wo keine Magie ist, kannst du auf keiner magischen Welle reiten, sondern musst eben hart arbeiten. Das tut Heyman, das tun sie alle. Aber da wird es eben nicht leicht und du fühlst dich auch nicht mitgerissen. Bei der Bloodline hast du Heyman, hast du Reigns gehabt, die haben großartig funktioniert. Die Usos waren auch mehr als Schoßhündchen, so nach dem Motto. Das war Family und so weiter. Klar, die waren immer in der zweiten Reihe. Aber da war was. Hier hast du ein zusammengeschustertes Stable. Und das merkt man. Und ja, sorry, das waren so meine 2 Cent. Ich wollte dir so ein bisschen mal beispringen. Ja, nee, du hast es, glaube ich, besser beschrieben als ich. Am Ende fehlt mir hier, ich persönlich muss auch sagen, ich glaube auch nicht mal, dass sie over sind, aber vielleicht bin ich da einfach alleine da drin. Ja, Rollins ist over, ne? Ist Rollins over oder sein Theme? Also, ja, beides. Also sein Theme glaube ich mehr, aber ich glaube auch, dass er schon relativ, also er hat ein hohes Standing, müssen wir glaube ich nicht diskutieren, ne? Und die Fans finden ihn auch super. Aber ich glaube, wenn du mich fragst, so wäre ich wieder bei dir, ob sein Theme oder er mehr over ist, da würde ich auch sagen, boah, also sein Theme macht auf jeden Fall viel von seiner Overness aus. So könnte man es vielleicht sagen. Was ich ihm geben muss, seine Regentschaft wird für mich interessanter sein als die von Cody. So. Ja, safe, auf jeden Fall. Das gebe ich ihm. Ja, jetzt kommt halt so dann der Teil von Raw, wo ich mir halt so denke, oh, wenn man das nicht schaut, hast du nichts verpasst. Also Io Sky gewinnt gegen Raquel Rodriguez, okay? All diese Frauen werden wahrscheinlich sich jetzt natürlich tummeln, weil der Titel natürlich offen ist. CM Punk und LA Knight sind sich nicht so einig. Ja, LA Knight möchte sein Ding machen. Punk hat gemeint, ja, vielleicht wäre da nicht so schlecht, wenn wir zusammenarbeiten. Hat Knight gesagt, nee, also du, pass auf, ich möchte Champion werden nach Paris. Du machst das und ich mache mein Ding. New Day halten eine Promo über Football, irgendwas. Ich kenne mich da zu wenig aus, deswegen möchte ich das auch nicht kritisieren. Wahrscheinlich ist das ein Cheap Heat, was natürlich man machen kann. Triple Mania offenbar, die beste Ausgabe oder meistgesehene der Geschichte, auch sehr cool. Kabuki Warriors wollen eigentlich mehr die Unterstützung von Io Sky. Die ist eher so mit Ripley verbandelt und das sorgt für Animositäten. Kairi Sane ist eher so dazwischen, möchte eigentlich mit jedem befreundet sein, so ein bisschen. Kann man so machen, ja. Penta gewinnt gegen Xavier Woods. Ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Finn Balor und JD McDonagh gewinnen gegen Dragon Lee und Mr. Iguana, haben wir schon gesprochen, ja. Ganz cool für Mr. Iguana, da auch mal im Main-Roster zu sein, wird halt sofort abgeschlachtet, ja. Deswegen, ich weiß nicht, was ich mit diesen Sachen anfangen soll. Sache hätte ich aber noch, aber die kommt jetzt erst, deswegen warte ich kurz ab. Das Video-Package von Bayley. Ja. Ja. ich habe mir das angeschaut und ja, schau, Potenzial ist da drin, aber im Moment bin ich noch nicht ganz überzeugt. Also da ist so eine Stimme, also für alle, die es nicht gesehen haben, sie ist in einem Interview und sie wird von ihrer eigenen Stimme im Kopf irgendwie so unterbrochen und die schreit sie so an, du musst wieder zu dir finden und es wird so ein bisschen auf ihr Ding-Dong-Hello-Gimmick angespielt und wie dominant sie war mit diesem Bob-Frisur damals, glaube ich, heißt sowas, so Golden Role Models Ära und die längste Regentschaft, SmackDown Championship, du musst einfach zurück zu mir finden, vielleicht brauchst du am Ende nur einen Hug oder sowas. Potenzial ist da, aber Bayley hat bei mir im Moment so viel eingesteckt, dass ich da irgendwie einfach nicht mal glaube, dass man was draus machen wird. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Glaubst du, ist das so ein bisschen die Reinkarnation von Golden Role Model Bayley oder wird sie vielleicht wieder zur Huggerin oder ist das einfach, ja, wir klatschen was auf die Tür und hoffen, dass es kleben bleibt? Also, ich weiß gar nicht, wie ich da die richtigen Worte finden soll. Für mich war das Rock Bottom. Also ich fand das ganz fürchterlich. Ich fand schauspielerisch fürchterlich. Ich fand die Message fürchterlich. Und am allerschlimmsten fand ich, dass am Ende irgendwie Hugger Bayley wieder angedeutet wurde. Also im Idealfall, jetzt bin ich wirklich ja sarkastisch, im Idealfall gibt es zwei weitere Videos und dann verrinnt das Ganze im Nichts. Und das ist schon die beste Lösung, die ich mir hier vorstellen kann. Im schlimmsten Fall wird Bayley sich mit ihren Dämonen rumschlagen. Und das werden wir ein paar Wochen miterleben. Und so wie sie hier gerade inszeniert wird, riecht das alles sehr nach wie vor Face. Und das ist fürchterlich. Also Bayley wird in diesem Video dargestellt wie ein liebes Mädel, die jetzt mit sich struggelt und gegen ihre bösen Stimmen ankämpfen muss. Und vielleicht macht sie auch mit Randy Orton Mixed Tag Team, keine Ahnung. Also das wäre mal richtig innovativ. Aber eigentlich schreit das Ganze nach Huck Bayley. Also dass sie da wieder mit ihren blöden Bayley-Buddies zurückkommen. Und ich weiß ja, das Mädel ist auch Mitte, Ende 30. Also das ist dann irgendwann auch vielleicht ein bisschen nicht so ideal. Aber also ein Heel-Turn hättest du anders, glaube ich, eingeläutet oder anders eingefädelt. Und deswegen, glaube ich, wird das Ganze Richtung Face bleiben. Und dann kann es so, glaube ich, schwerlich besser werden mit dieser ich höre Stimmen und muss mich gegen meine Stimmen irgendwie behaupten. Das wäre einfach zu billig. Wenn sie dann wieder mit ihren Bayley-Buddies kommt, wäre es fürchterlich. Vielleicht überraschen sie mich auch und es wird großartig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie werfen Sachen gegen die Wand und gucken, was hängen bleibt. Also Video-Packages sind entweder der Beginn irgendeines Restarts oder sie sind der Anfang vom Ende. Ja, könnt ihr mal Giovanni Vinci fragen. Der hat auch großartige Vignetten gehabt und Follow-up war auch großartig. Also weil ich fühle da auch nichts. Ich meine, bei Vinci habe ich ja wenigstens ein Gimmick gesehen, was er uns geben wollte. Aber ich warte noch ein paar Vignetten ab. Ich fand das hier wirklich, wirklich nicht gut, vorsichtig gesagt. Und sehe auch nicht, wo das je hin soll. Aber vielleicht ist das ja der Beginn von etwas Großem, das man bisher noch nicht sehen kann oder ich bin einfach nur zu blöd. Aber Mann ist mir gruselig bis jetzt. Also für mich ist Bayley irgendwie gefangen seit Jahren in einem Mischmasch von, wir haben keine Ahnung, was wir mit dir machen, aber du bist einer der Four Horsewomen und du musst in den Shows bleiben, also probieren wir einfach irgendwas. Und nichts hat bist kleben geblieben, die muss dringend zurück zu NXT, finde ich. Dringend zurück zu NXT, erfinde dich irgendwie neu, weil das hier, wie gesagt, ich sehe irgendwo eine Chance hier, aber ja, immer warten wir mal ab. Warten wir mal die nächsten Videos ab. Ich persönlich glaube, es wird einfach im Sand verbrannt. Ja, ich auch. Intercontinental Women's Championship. Becky Lynch hat gegen Natalya verteidigen können. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Für mich eine verpasste Chance. Für dich Business as usual. Danach gab es eine Heel-Attacke und Nikki Bella hat den Safe gemacht. Also wissen wir schon mal, wer die nächste Fädengegnerin für Becky ist. Kann man machen. Für mich gehört der Titel eher zu Leuten, die sonst nicht eine Chance bekommen. Also Maxine Dupri, Natalya, Ivy Nile, Lyra, aber gut, Nikki Bella, ein formidable Gegnerin für den Titel. Gar nicht so schlecht. Er ist im Moment wirklich in guten Händen tatsächlich. Hat auch eine ganz ordentliche Fehde hinter sich, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Sheamus kriegt ein Match gegen Rusev bei Clash in Paris. Habe ich mega Bock drauf tatsächlich. Ich glaube, das wird ein schönes, stiffes Match der beiden. Ich glaube, es ist sogar das Ende einer Trilogie. Trick Williams, Javon Evans haben NXT beworben. Sehr random. Punk versucht sich weiterhin Rückendeckung, aber irgendwie bekommt er von jedem eine Abfuhr. So auch von Jey Uso, hat gesagt, du, pass auf, ich mach das alleine. Und er hat es auch alleine geschafft, ja, gefühlt. Und ja, dann kam Adam Pearce und er hat Women's World Champion Naomi angekündigt und ja, es gab ja viele Gerüchte, dass es... Warte mal ganz kurz, das ist auch Storytelling-mäßig echt gut gelöst, ne? Dass Jey Uso nicht mal die Hilfe von Punk braucht. Auf diese Weise hat Punk im Titelgeschehen mal gerade so gar nichts zu suchen im Moment und Jey Uso, ich müsste erst ein Titelmatch kriegen gegen Rollins. Ach, guten Appetit. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, ich habe nur mal kurz laut gedacht, aber ich kriege da auch nichts mit zusammengereimt im Moment. Nee, also was mir jetzt gerade irgendwie so vor den, also es ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass du mich da, als du das gesagt hast, meine Güte, ist Punk. Punk gehört zum Inventar und das meine ich so negativ, wie es nur geht. Da ist nichts mehr Besonderes. Dein Punk ist random, ja. Das ist irgendwie so, es ist mir gerade so aufgefallen, wie er einfach schon dazugehört. Und ich erinnere mich, dass ich lange Zeit bei WWE immer einen Guy hatte oder eine Frau, die die Show für mich noch gerettet hat. Und Punk war einmal so jemand. Die Promos, meine Güte, ist das Licht und Schatten. Aber gut, Mr. TKO darf ja nicht. Deswegen. Ja, sie haben ihn sich engagiert. Ja. Sie haben ihn. Es ist genau das irgendwie. Es ist insane. Aber gut, ja, die teuren Anzüge kaufen sich nicht von selbst. Ja, Gerüchte gab es ja, dass irgendwie bei hört man mich? Ja, man hört mich. Ich höre dich. Dass Naomi entweder verletzt ist oder dass da sogar eine Schwangerschaft mit bevorsteht und dass man vielleicht den Titel abgeben müsste. Und es hat sich dann bewahrheitet. Man hat es dann über diesen Podcast von Stephanie McMahon, glaube ich, bekannt gegeben. Und ja. Pierce wollte den Titel, Naomi hat den mal davon gejagt. Also ich fand das irgendwie ganz cool auch gemacht von ihr. Sie hat gesagt, ja, ihr habt alle Glück, in Frauen im Roster. Big Jim hat euch gerettet, sonst hätte ich den Titel nie verloren. Und dann hat sie den Titel quasi abgegeben, hat gesagt, es sollen sich alle letztes Mal gerne um den Titel streiten, aber ich werde zurückkommen und mit diesem Titel zurückholen. Es gab dann auch Chance vom Publikum. Sie hat dann auch am Ende gesagt, ja, also das Einzige, was ich dadurch garantiere, ist, dass die Bloodline-Story auch für die Jahre danach abgesichert ist. Gratulation erstmal an die beiden. Ich fand es nicht so schlecht gemacht. Ich fand den Inhalt witzig. Ich fand es witzig, wie sie ihren Pierce davongejagt hat. Jeder weiß, was ich von ihr und dieser Regentschaft halte. Ich möchte auch nicht weiter auf sie einprügeln. Sie hat overperformed bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, da geht alles gut und ich denke mal, sie wird auch ziemlich sicher zurückkommen. Und jetzt, ja, ist der Titel vakant. Ja, er ist, braucht einen neuen Champion und wir wissen ja, dass bei Clash in Paris ja Stephanie Vaquer sich ein Titelmatch erarbeitet hat. Wie man das lösen wird, Weiß ich tatsächlich nicht. Also ich bilde mir ein, das wurde jetzt noch nicht aufgeklärt. Aber ich gehe mal davon aus, man wird vielleicht irgendwie nächste Woche bei Raw ein Number One Contenders-Schiff haben. Da wird Rhea dabei sein. Io, gehe ich mal davon aus. Vielleicht auch Asuka, Kairi. Und die Siegerin trifft auf Stephanie McCart. Keine Ahnung. Ist in dem Fall auch nicht wichtig. Aber ja, der Titel ist vakant. Naomi ist schwanger. Und dann war das auch schon die Raw-Ausgabe tatsächlich. Und irgendwo bin ich nochmal geschockt, dass nicht mehr passiert ist bei einer Raw-Ausgabe. Und ich weiß nicht, ich habe so das Bedürfnis, mich zu entschuldigen, aber das ist höchst langweilig, Leute. Also ich lasse mir da nichts erzählen. Jeder von uns, auch ihr, die zuhört, werden das genauso bucken können. Also das ist, weiß nicht, wie das Creative dort abläuft. Klar, wir haben das Entschuldigungsformular schon vorbereitet. 52 Shows im Jahr ist hart. Aber, weiß nicht, wenn ich bei Netflix oben sitze, denke ich mir auch so, ja, okay, und was, wenn man diese Show nicht gesehen hat? Was ist die Konsequenz davon? Also, ja, vielleicht bin ich zu streng, zu gierig nach mehr Entertainment, aber das war Raw. Und für mich unterstreicht das nochmal meine Aussage von vorhin. SmackDown, auch wenn es quasi auf die Schablone läuft, also die Schallplatte dreht sich, aber es langt, es ist für mich doppelt so gut wie Raw im Moment. Ja, man muss dazu tatsächlich vielleicht auch sagen, dass Naomis Schwangerschaft da ja auch vielleicht das eine oder andere durcheinander gewirbelt hat. Und dann hat man sich bei den Mädels überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wie gestalten wir dieses Segment? Bei allen anderen Sachen machen wir erstmal Verwaltungsmodus, müssen die Show vollkriegen und gucken dann, wie es weitergeht. Kann auch sein, wissen wir ja letzten Endes nicht. Ich glaube, das Einzige, was, glaube ich, storyline-mäßig long-term geplant war, war das Visions-Segment. Und auch das war ja, wie gesagt, für Chris und mich jetzt nicht so auf den ersten Blick nachvollziehbar, wie man da den Ausgang des Main Events gebookt hat. Naomi haben Zack und ich ja schon so ein bisschen philosophiert, wünschen wir natürlich von Herzen alles Gute. Und für sie ist es perfekt gelaufen. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ja, also Championess gewesen, jetzt hoffentlich alles perfekt, Familienglück. Und dann kommt sie irgendwann zurück und will den Titel haben, wann immer sie wiederkommt. Die Comeback-Storyline ist auch schon da, sagte ich letzte Woche. Also für sie ist doch alles perfekt gelaufen. Stephanie Vaquer oder wer auch immer jetzt den Titel gewinnt, ja, irgendwie ein bisschen blöd, weil sie ja ihn nicht von der Titelträgerin gewonnen hat. Blöd, aber na gut, schauen wir mal. Ja, das war Raw. War jetzt nicht so der Knaller, bin ich auch vollkommen bei dir. Und bei SmackDown, bis auf die Bloodline, über die man ja auch streiten kann, war auch nicht immer alles dolle. Solche Ausgaben gibt es dann eben auch mal und da müssen wir jetzt auch durch. Gott sei Dank haben wir noch Sommerloch. Umso mehr Zeit haben wir, Chris, für eine weitere Folge Pin or Kickout. Haben wir jetzt seit 2 Wochen schleifen lassen. Du kannst ja mal gucken, ob du auf YouTube 2 Ausgaben oder so zurückgehst. Da müssten wir, glaube ich, ein paar Pin or Kickout Folgen haben. Es gibt bei der letzten auch schon 8, die gestellt wurden von José. Ja, nehmen wir doch die. Nehmen wir die gleich. Wollen wir die anderen Kommentare auch vorlesen schnell? Sind nicht so. Ja, cool. Bitte. Okay. Und zwar, lass mich nach oben gehen. Ringwire 04. Nichts gegen euch, Andi und Chris, aber Julian bringt so viel Mehrwert in die Podcasts, auch gerade, weil Julian eine andere Meinung reinbringt. Nicht eure Meckerorgel spielt, sondern den perfekten Satz sagt in dieser Ausgabe. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber WWE ist unterhaltsam und kurzweilig. Trifft perfekt seine Meinung und das. Moment. Okay. Da muss ich ja mal kurz was zu sagen. Also erstmal herzliche Grüße und zum anderen, natürlich, gerade weil Julian hier Abwechslung reinbringt, haben wir ihn auch sofort wieder ausgetauscht. Denn wir wollen ja, wie WWE, absolut standardisierte Podcasts haben, wo ihr genau wisst, wann was gesagt wird. Und sobald da auch nur irgendwie Abwechslung reinkommt, ja, das widert uns ja geradezu an, wird das sofort ausgetauscht. Julian werdet ihr hier nie wiedersehen, weil der viel zu frisch und abwechslungsreich ist. Und Chris und ich werden jetzt euch wieder vollkommen einnebeln mit unseren ewig gleichen Phrasen. Denn eins kann man über unserem Podcast auch sagen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber dafür ist es frisch und nie abwechslungsreich. Ja, Chris, weiter bitte. Ich fand es ganz süß am Ende. Macht trotzdem weiter. Ich mag euch auch. Ja, das ist so die Flamme, die zu dir sagt, ja, ey, du bist eh okay und es liegt an mir. Ja, ja, das haben wir schon oft genug gehört, diese Sprüche. Also du bist wirklich super, es liegt an mir, dass das nichts wird, weil du bist echt, also ich bin scheiße, nicht du. Du bist super, aber ich bin echt scheiße, Klammer auf, weißt du, was es heißt. Ne? Ja, aber finde ich gut, dass wir noch so dieses Mitleidkrümelchen bekommen haben. Ich liebe den Satz, aber nee, Ring war ja keine Sorge. Alles gut. Der Julian musste sich für mich hinlegen, also es ist Meister Proper schreibt stabil, Jose Jack Mourinho kriegt seine Blumen gleich. John Wick 12, wieso Naomi den Titel einfach abgeben müssen, der wird verkannt und dann wieder neu vergeben oder wird sie, was passiert mit dem Titel? Ja, wissen wir noch nicht. Ich gehe mal davon aus, entweder Multi-Woman oder Einzelmatch gegen Stephanie Vaquer. Also ich denke, diesmal ziemlich sicher im Match dann in Paris. Redneck Seller schreibt Danke. Sebastian Brandt, Cena wird nicht nochmal gegen Rocky antreten. Rocky wird kein Match mehr machen und in ihrer Match-Statistik steht es 1-1. Das soll dann bestimmt auch so bleiben. Clemens Spieler hat sogar eine Frage, wie seht ihr den Stand bei Cody momentan? Haben wir, glaube ich, beantwortet. Das fürchterlich. Ja, es ist schwierig, also nicht so spannend tatsächlich. Denken wir, ob wir nächstes Jahr bei WrestleMania einen Heel Cody bekommen werden? Nope. Also WWE wird diese Cody Rhodes Babyface-Phase sicherlich noch etwas länger ausschlachten. Und ja, jetzt können wir gerne Pin oder Kickout. Ich weiß nicht, ob du Board vorlesen möchtest, noch irgendwas. Können wir danach noch machen? Ja, mach mal Pin oder Kickout. Ich bin ja schon so angespitzt. Sehr gerne. Und zwar gleich die erste Frage. Pin oder Kickout, hatten wir das schon? Ein starker Entrance-Song kann eine Karriere retten. Hatten wir den schon? Ich glaube, wir hatten so eine Alternative dazu. Ich glaube, was ist wichtiger? Entrance oder Match? Okay. Gut. Ein starker Entrance-Song kann eine Karriere retten, war die Frage. Genau. Kick-Out. Boah. Ich muss irgendwie an Seth Rollins denken. aber Rollins hat das Team nicht gebraucht. Der war vorher schon over. Ich überlege, ob ich was dagegen argumentieren kann. Was waren gute Entrances? Aber alle, die eine gute Entrance haben, waren ja auch super stark. Ja, nee, ich hab da nichts. Aber wer war denn ein Loser, der durch eine Entrance ganz nach oben gekommen ist, sozusagen? Ich erinnere mich, dass Alex Riley einen super Entrance-Song hatte, aber das hat war auch sehr Star. ich erinnere mich an niemanden jetzt so spontan. Deswegen, ja, bin ich auch bei Kickout, ja. Ein Wrestler sollte nur einen Finisher haben. Pin. Ja, aber ich habe jetzt Pin gesagt. Also ich bin bei Kick-Out, einfach damit ein bisschen mehr Variation und Spannung in Matches kommt. Aber der Undertaker hatte ja auch hin und wieder Tombstone und bei ihm haben auch alle da. Also es gibt ja so bei Sami Zayn die Blue Thunderbomb, die immer so gut aussieht, aber es kickt eh jeder aus. Aber ich wäre für Kickout, aber ich würde sagen, es ist im Moment so, dass man sich auf einen Finisher quasi verlässt. Pin oder Kickout, Matches über 30 Minuten sind meist zu lang. Also er hat ja noch dieses meist drin. Ich bin bei Pin. Ich aber auch. Ja, ich auch. Meistens sind sie wirklich zu lang. Finde ich auch. Also Cena und Cody, das war für mich wirklich großartig, aber ja, es gibt so Sachen, wo die Zeit nicht wahrgenommen wird, aber die meisten wirklich guten 30-Minuten-Matches brauchen mindestens 5 bis 10 Minuten Reinkommen-Phase. Und ich weiß, dass viele die gut finden, ich nicht. Meine Lebenszeit ist mit zu knapp bemessen, als da irgendwie 10 Minuten Aufbau reinzubringen. Und deswegen bin ich auch eher bei Pin, ja. Pin oder Kickout, ein starker Verlust, wie zum Beispiel ein Retirement-Match, kann eine Karriere vollenden. Pin. Ich bin auch bei Pin, aber man schafft es, glaube ich, nicht mehr so oft, das hinzubekommen. Ja, vor allem, weil er sagte ja auch kann. Ne? Also ja. Kann heißt, wer kann sein, aber muss nicht unbedingt. Und deswegen würde ich da ganz sicher Pin sagen. Ich frage mich, ob es bei Cena so sein wird. Ich glaube, bei ihm wäre es echt egal gewesen. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber das, also hat das jetzt seine Karriere vollendet, dass er den Titel gegen Cody hat? Ich glaube, ne, das glaube ich jetzt. War kein Karrierevollender. Das nicht, aber. Pin oder Kickout Wrestling ist besser ohne Werbung in der Show. Boah. Nochmal bitte? Wrestling ist besser ohne Werbung in der Show. Ja, Pin. Ja, außer man schreibt einen Bericht. Ach so, ja, okay. Das wäre sonst auch geil. Wie das Produkt besser wird, wir schalten mal Werbung. Also, aber jetzt verstehe ich es. Klar, wenn du einen Bericht schreiben musst, ist Werbung Gold wert. Da ist Werbung super, da kann ich alles schön ausbessern. Aber grundsätzlich ja. Ich meine, wie schlimm war das immer, dass du da bei guten Matches dreimal weggeschalten wurdest? Pin oder Kickout? Ein Wrestler braucht Social Media, um erfolgreich zu sein. Also ich bin bei Kickout, brauchen nicht. Aber zum Beispiel Drew McIntyre hat es sehr gut genutzt, um overzukommen. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, Cross ja auch eigentlich. Ne? True. Aber wo sind sie? Sind sie jetzt ganz oben? Also brauchst du's? Also Cody zum Beispiel. Das habe ich jetzt erst erfahren, der hat so einen YouTube-Channel, wo er ab und zu mal Interviews macht mit irgendwelchen Leuten. Wusste nicht mal was von. Werden viele auch nicht wissen. So, und ob er den jetzt hat oder Peng, das ist vielleicht so ganz nett nebenbei. Deswegen würde ich auch sagen, weil die Frage war, braucht man es? Würde ich sagen, Kickout. Kickout. Ich glaube, ja. Du brauchst es übrigens nicht zwingend. Übrigens, dein Interview mit Kevin Owens war sehr gut. Band. Okay. Siebtens, Kingpin oder Kickout, Faction War, Stable gegen Stable Matches machen Wrestling interessanter. Pin. Finde ich schon. Mhm. Ich bin auch bei Pin. Tag-Team-Matches, Multi-Man-Matches sind schnell mal sehr, sehr schön anzusehen. Ja, gerade auch wenn du Stables hast, die du erzählen und aufbauen kannst. Ich finde, das ist wichtig. Ja. Boah, ja, ich meine, ich muss sagen, ich denke sehr gern zurück an Wyatts, New Day, Usos. Das war schon ziemlich cool. Und achtens, es sollte mehr Stables geben im Wrestling. Pin, definitiv Pin. Pin, auf jeden Fall. Pin. Das war's von dieser Ausgabe. Ich weiß nicht, ich könnte noch mal ein bisschen schauen. Ja, schau mal. Während du schaust, wollte ich jetzt irgendwie noch von unserem Günther, der hat ja schon vor einigen Wochen eine Pin-or-Kick-Out-Frage gebracht. Er fragt, oder er sagt, Pin-or-Kick-Out, für WWE und vielleicht dem US-Publikum allgemein haben Siege und Niederlagen nicht mehr den Stellenwert, den sie vielleicht mal hatten. Ich habe den ersten Teil der Frage nicht. Also Entschuldigung, für WWE und vielleicht auch für das US-Publikum haben Siege und Niederlagen nicht mehr den Stellenwert, den sie vielleicht mal hatten. Wenn ich mir das Publikum anschaue, Pin. Ja, würde ich auch ziemlich deutlich sagen. Also gerade beim jetzigen WWE-Produkt, so gut wie die erzogen sind, klar, die finden es gut, wenn man mal gewinnt, aber das haben die morgen auch wieder vergessen im Zweifel. Und das ist auch ein Problem, dass das so ist, finde ich tatsächlich. Finde ich auch. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch oldschool sind, aber mir tut die Niederlage von Breaker jetzt sehr weh bei Raw. Und ich komme über das Austappen von Gunther auch nicht hinweg. Also darüber müssen wir gar nicht reden, ja. Haben aber die Fans ja auch nicht vergessen. Also dieses You tapped aus, das wird da genauso wenig los wie Opa Kurt sein You suck. Also Glückwunsch, WWE. Na gut, kann er auch überleben, ne? Also. Aber wäre natürlich geil, wenn Gunthers großes Comeback kommt. Er zerstört den Champion und die Fans singen You Tapped Out. Das wäre natürlich auch großartig. Aber falls... Ja, bitte? Vor allem Jey Uso erinnert uns ja wöchentlich dran. Ja, auch gut gebuckt, ja. Das ist ja auch ein bisschen dämlich. Ich habe bei der Ausgabe, vorletzten Ausgabe, ich jetzt keine gefunden. Ach, dann lass es doch gut sein. Ja. Wir haben schon wieder 1,46 auch gelabert. Also genau, wir sind eh schon. Es gibt noch weitere. Julian ist der beste Podcaster der Welt. Kommentare, die müssen wir nicht vorlesen. aber sonst sehe ich keinen Pin oder Kickout leider. Also können wir aufrufen für nächste Woche. Ja, weil ich weiß auch, dass aber noch einige User wirklich richtig geschrieben haben. Deswegen nochmal bitte der Aufruf, falls ihr uns geschrieben habt und wir gerade wieder versagt haben, bitte nochmal auf YouTube schreiben. Denn ich habe so das Gefühl, nächste Woche wird auch nochmal anspruchsvoll, weil wir nächste Woche, stopp, doch, da haben wir schon die Go-Home-Show. Nächste Woche müssen wir die Preview schon machen für Clash in Paris. Das heißt, wir machen die Preview, da können wir noch ein bisschen Pin or Kickout machen. Also doch, das passt ja. Na, insofern fühlt euch, es ist unserer Beschränktheit und der Zeit, die dazwischen liegt, geschuldet, dass wir euch jetzt nicht gefunden haben. Aber ihr wisst ja, wenn ihr was geschrieben habt, deswegen schreibt es gerne nochmal. Wir sind ja mit allen Wassern gewaschen. Ist ja auch für den Algorithmus geil für uns, wenn ihr viel schreibt. Und das wird bestimmt den Algorithmus-Kohl richtig fett machen, wenn noch ein Kommentar mehr kommt. Nee, also wir wollen da gern drauf eingehen, nur wir mussten ja irgendwie jetzt Chris' Arbeitstaktik irgendwie einplanen und freuen uns dann, wenn das nächste Woche dann viel Pin-or-Kick-Out-Futter gibt. Wie wir ja gelernt haben, man kann es auch mit der KI generieren, also wir sind da ja offen für alles. Ja? Also die KI ist ja auch nur ein Mensch und deswegen müssen wir da ja auch mit klarkommen. Ja, Chris, also schön, dass du wieder da bist. Es ist alles so, wie sich's gehört, gleich erfrischend, wieder gleich belanglos und nicht mehr so frisch wie mit Julian. Da müssen wir jetzt mit leben. Und ja, da hast du trotzdem die langweiligen Schlussworte. Ja, die langweiligen, belanglosen Schlussworte. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie gut Julian eigentlich nicht so ist. Für den Algorithmus sicherlich nicht so schlecht. Liebe Grüße von mir. Ich hoffe, wir können mal zu dritt wieder aufnehmen. Und ja, dann bin ich gespannt. Ja, wow, Clash in Paris habe ich total vergessen. Nächste Woche schon die Preview. Bin gespannt, was noch auf die Karte kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch besser. Bei mir regnet es die ganze Zeit in München. Etwas sehr, sehr, sehr Unangenehmes anzusehen. Aber gut, müssen wir durch. Vielleicht kommt nochmal der Sommer. Vielleicht klopft er nochmal an. Aber wichtig ist, dass ihr gesund seid. Und dann hören wir uns nächste Woche gleich belanglos wieder. Genau, wir freuen uns schon auf die nächste langweilige Folge mit euch. Und ja, wie gesagt, wir finden das ja gut. Wenn ihr meint, Alter, ihr seid so eingefahren, dass das nervt und langweilt, dann wir wollen mehr Julian oder Andi muss auch weg, der redet auch über den gleichen Mist oder so. Ist ja völlig in Ordnung. Da müssen wir uns ja dem wollen wir uns auch stellen. Und ist bestimmt auch was dran, dass das irgendwie jetzt nicht immer gleich frisch ist. Also Günther hat das so schön gesagt, jetzt diese Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, wie so ein altes Ehepaar. Wir könnten noch 4000 Kilometer im Auto sitzen und wüssten genau, wann man wo wie abbiegen würde. Und ja, also ich muss gestehen, mich stört es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist für mich sogar wichtig, weil eine gewisse Konstante beim Podcast gefällt mir immer. Aber ich verstehe auch, wenn Leute genervt sind. Das ist schwierig, weil einerseits konstante Hörerbindung und Chris und ich machen das ja total gern. Und man kann sich auch drauf verlassen. Also ich weiß, dass mit Chris das funktioniert. Der ist da. Der kriegt nicht irgendwie so wie Jens dann irgendwie 5 Herzinfarkte, weil er WWE geguckt hat und dann irgendwie sagt, oh, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Ja. Also das ist eine Bank, das findet einfach statt und es macht auch unglaublich viel Freude und das ist wirklich, das ist wichtig, weil das ist hier ja wirklich, wir kriegen da ja auch kein Geld oder sowas. Und dann da trotzdem sich so drauf verlassen zu können, wenn da wirklich nur eine reine Hobbykiste hintersteckt, das ist schon special und da bin ich auch sehr glücklich und dankbar. Und deswegen halte ich an Chris so sehr fest, wie es nur geht. Klar, wäre natürlich, wenn wir alle sagen, wir wollen nur Chris und Andi, kann bitte jetzt auch mal gehen. Ja, dann, aber dann würde ich auch echt, dann würde ich mir Gedanken machen, dann würde ich auch meinen Hut nehmen. Also, wenn es dann heißt, oh Gott, bitte, Chris und Julian, super, Chris und Jens und so, aber Andi, boah, nee, das würde ich aber akzeptieren, weil ich mache das jetzt ja nur wirklich 11 Jahre. Und dann kann das auch irgendwann vielleicht den Leuten mal tierisch auf den Keks gehen, 11 Jahre immer nur den gleichen Freak da labern zu hören. Und deswegen haut er auch gerne solche Worte raus wie, Junge, es reicht jetzt auch mal. Und wenn ich das dann jede Woche 30 Mal lese, dann glaubt euch, dann mache ich mir Gedanken. safe. Aber wenn ich nichts lese, dann werde ich das zu meinen Gunsten auslegen und nicht, dass irgendwie ihr nur keinen Bock habt, nicht zu schreiben. Haha, das wäre natürlich keinen Bock habt zu schreiben. Ja, so, in diesem Sinne habe ich nochmal so ein also langweiliges Schlusswort gebracht. Ich mache eine Ein-Jahres-Retirement-Tour. Genau, ich mache eine 10-Jahres-Retirement-Tour, mache ich mal. Ich werde meinen Rücktritt ankündigen in den nächsten 10 Jahren, weil ich mache Nägel mit Köpfen. Genau so ziehe ich das durch. Nein, wir gucken mal, was passiert. Nächste Woche ist erstmal Clash in Paris Preview. Mal gucken, ob wir da eine spannende Show zusammengebastelt bekommen und besprechen dürfen. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bleibt frisch und hoffentlich noch mit etwas mehr Sonne. Hier ist zwar ein bisschen Sonne, aber dafür wird es immer kühler. Es ist ja immer irgendwas. Also, bleibt gesund, macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.